Ein Handout angefertigt, das gerade verteilt worden ist oder noch verteilt wird. Ich will nicht in der Ausführlichkeit, wie es da passiert ist, reflektieren, was wir getan haben, aber doch ein paar kurze Anmerkungen machen zu dem, was bisher gelaufen ist. Das Ganze begann am 29.04.2016 mit dem Einsetzungsbeschluss, der im Landtag einstimmig gefallen ist. 60 Abgeordnete hatten die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum Thema NSU beantragt. Der Landtag hat einstimmig entschieden, dass dieser Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufnehmen soll. Das passierte am 12.07.2016 mit der Konstituierung, damit der ersten Sitzung des Ausschusses. Es wurde in der Folge eine Verfahrensordnung und ein Geheimhaltungsbeschluss erstellt, nachdem wir unsere Arbeit ausrichten. Und das zeigt schon, dass das kein normaler Ausschuss ist, sondern ein besonderer, worauf ich sicherlich noch zu sprechen komme. Wir haben seither 17 Sitzungen mit der heutigen absolviert. Die heutige ist noch nicht ganz absolviert. Wir haben 182 Beweisanträge bearbeitet, daraus sind 151 Beweisbeschlüsse geworden. Wir haben insgesamt 12 Sachverständige gehört. Wir haben mit den heutigen 3 Zeugen 25 Zeugen vernommen. Wir haben den Innen- und den Justizminister des Landes angehört. Wir haben 4 Vorsitzende anderer Untersuchungsausschüsse vom Bund, aus Sachsen, aus Thüringen und aus Nordrhein-Westfalen angehört. Und wir haben bis heute uns beschäftigt mit mehr als 1500 Blatt Dokumenten von Bundes- und Landesbehörden, die zu untersuchen lagen, als zu untersuchen vorlagen. So. Meist waren diese Akten, die uns zugeschickt wurden, rechtlich als geheim eingestuft, was unsere Arbeit erheblich erschwert hat und das unterscheidet uns eben von anderen Ausschüssen. Es war von Anfang an das Anliegen des Ausschusses an die Behörden, dass möglichst viel dieser Unterlagen herabgestuft bzw. ausgestuft werden, damit man sie auch in öffentlichen Sitzungen verwenden kann. Da hat es durchaus Spannungen gegeben zwischen dem Ausschuss und den Behörden, was aber gut nachvollziehbar ist, weil es da durchaus auch unterschiedliche Interessenlagen gibt. Es gab deutliche Aussprachen, also was mich persönlich betrifft. Ich hatte also auch eine Privataudienz beim Innenminister, um dort die Vorwürfe des Ausschusses vorzutragen und möglichst auszuräumen. Und ich kann sagen, in der Folge hat sich die Lage deutlich verbessert. Ich glaube, wir sind auf einem guten Wege, was Konflikte auch in der Zukunft nicht ausschließen wird. Aber das liegt in der Natur der Dinge. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten. Es gab von Anfang an einen Konsens innerhalb des Ausschusses, dass wir uns zunächst mal Know-how aneignen wollten. Zu bestimmten Themen, die man eben als normaler Abgeordneter nicht auf dem Schirm hat. Beispielsweise die Sicherheitsarchitektur des Landes und des Bundes oder das Thema Trennungsgebot, also das Verhältnis der Arbeit der Geheimdienste im Zusammenhang mit der Polizeiarbeit beispielsweise. Ich gestehe als Nichtjurist und jemand, der sich mit der Innenpolitik bisher nur am Rande beschäftigt hat, war es für mich also sehr, sehr interessant, viele Dinge zu erfahren, von denen ich zwar schon mal gehört hatte, aber im Detail sehr wenig wusste. Ein Thema hat uns besonders interessiert und ist intensiv behandelt worden, das ist das sogenannte V-Mann-Wesen, das sehr kontrovers ja auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Wir haben dazu, ich habe es gesagt, Sachverständige gehört, sehr unterschiedliche, das waren sowohl Behördenvertreter, aber auch sehr kritische, beispielsweise eine Vertreterin der Nebenklage aus München vom Prozess war dabei und da ging es sehr kontrovers teilweise zur Sache. Das war nicht nur interessant, sondern hat uns, glaube ich, auch geholfen, die Lage besser einzuschätzen, die es gegeben hat. Und da bitte ich nochmal daran zu denken, dass der erste Komplex, mit dem wir uns näher beschäftigt haben, auf den komme ich gleich, nämlich der Komplex NABE, also Nationale Bewegung, etwa 15 Jahre zurückliegt. Der zweite Hauptkomplex, nämlich das Thema Piatto, das immer wieder auftaucht in unserem Auftrag, den uns der Landtag mit auf den Weg gegeben hat, 25 Jahre zurückliegen. Das erschwert die Arbeit immens. Wir haben es auch heute wieder gesehen. Es handelt sich also um Zeugen, häufig, die wir vorladen, die schon im fortgeschrittenen Alter sind, manche sogar noch älter als ich. Und da kann es schon passieren, dass es Erinnerungslücken gibt, die uns doch in unserer Aufklärungsarbeit sehr hindern. Ja, wir haben mit dem Komplex Narbe begonnen, also dem Unwesen einer Organisation in den Jahren 2000 bis 2005, die kulminierte in dem allseits bekannten Brandanschlag auf die Trauerhalle auf dem jüdischen Friedhof in Potsdam, sehr viel Wirbel in der Öffentlichkeit ausgelöst hat. Da gab es auch einen Vorfall, der die Medien sehr beschäftigt hat damals, dass nämlich der Termin einer Durchsuchung durchgestochen worden ist bis hin in die rechte Szene. Und dieser sogenannte Geheimnisverrat hat viel Wirbel erzeugt. Der Anstoß für die Bearbeitung, für die intensive Bearbeitung kam aber in einer Anhörung von Sachverständigen. Der Generalstaatsanwalt Rautenberg hat in dieser Anhörung, das wurde von einem Bundesanwalt später auch noch mal so ein bisschen bekräftigt, Zweifel geäußert, dass es diese nationale Bewegung überhaupt gegeben hat. Er verwendete einen Vergleich, das sogenannte Zeller Loch, also eine Aktion eines Geheimdienstes, die beispielgebend war, und deshalb hat sich dieser Name eingeprägt. Wir haben uns intensiv mit dem Thema nationale Bewegung beschäftigt und haben in der letzten Sitzung diese Behandlung abgeschlossen. Ich glaube, es war ein sehr guter Start in die Arbeit des Untersuchungsausschusses, weil wir haben viele Erkenntnisse über rechtsradikale Strukturen gewinnen können, viel erfahren über die Zusammenarbeit zwischen den Behörden, speziell auch über die teilweise nicht vorhandene oder schlechte Kommunikation zwischen den Behörden, beispielsweise Verfassungsschutz, Polizei, Bundesanwaltschaft. Wir haben Personen kennengelernt, entweder persönlich oder aus den Akten, die einen direkten Bezug zu unserem nächsten Schwerpunkt haben, nämlich dem Fall V-Mann Piatto. Sowohl in den Behörden als auch in der Szene haben wir also Leute schon kennengelernt, die wir demnächst eventuell wieder laden werden. Und ich glaube, auch das war gut, um jetzt den Kern unseres Auftrages möglichst erfolgreich zu bearbeiten. Wir haben einen Schwerpunkt in unserem Auftrag, das ist, wie ich schon sagte, dieser V-Mann Piatto und damit auch die Verbindungen von Brandenburg hin in Richtung NSU mit dem gravierenden Vorwurf, den es ja gibt, durchaus in der Öffentlichkeit, dass durch Versäumnisse der brandenburgischen Behörden Taten erst möglich geworden sind, beziehungsweise die Aufklärung erschwert wurde. Das wird eine Kernfrage sein, die wir bearbeiten müssen. Wir haben im November damit begonnen, haben die Arbeit heute fortgesetzt und werden damit im Jahr 2018 hauptsächlich zu tun haben. Zum Schluss will ich als Vorsitzender Dank sagen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Abgeordneten. Ich glaube, nur die selbst können ermessen, was es bedeutet, neben der normalen Tagesarbeit so einen Ausschuss mitzubesetzen. Wir haben wir mal gerechnet, mehr als 100 Sitzungsstunden miteinander verbracht, mitunter bis abends 21 Uhr. Da braucht man nicht nur Kondition, sondern eben auch entsprechende Motivation, um das durchzustehen. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen. Ein besonderer Dank gilt unseren Referenten. Das sind die, die einen Hauptteil der Arbeit leisten müssen, die viele, viele Stunden zubringen mit Aktenstudium, teilweise in dem Keller, der nicht so wirtlich ist, wo man also ungern länger als 2 Stunden sich aufhält. Dank an meine Mitarbeiter im Büro und auch ein Dank an die Behördenvertreter, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns ja auch begleiten in den Sitzungen. Ich will es nochmal betonen, die Zusammenarbeit, die am Anfang etwas holperig war, so will ich es mal salopp beschreiben, hat sich deutlich verbessert und ich glaube, da wird gute Arbeit geleistet. Ich hoffe, dass das auch so bleibt in Zukunft. Ja, mein Fazit ist, der Ausschuss arbeitet ordentlich. Wir hätten vielleicht ein Stückchen weiter sein können, wenn es das eine oder andere Hemmnis nicht gegeben hätte. Es gibt eine angenehme kollegiale Atmosphäre, was nicht bedeutet, dass man nicht auch kritisch miteinander umgeht. Die Arbeit wurde allerdings, und das ist etwas, worüber ich ungern spreche, aber sprechen muss, getrübt von einem Geheimnisverrat. Also dem Bedürfnis eines Mitglieds dieser Runde, die sich hier trifft, permanent, und denn das ist in der Folge nochmal passiert, Informationen aus nicht öffentlichen Sitzungen durchzustechen an die Adresse der Medien. Ich finde das sehr, sehr ärgerlich und auch beschämend, habe mich dazu sehr deutlich im Ausschuss geäußert. Der Fall ist an die Staatsanwaltschaft getragen worden, über die Landtagspräsidentin. Leider ist der Aufklärungswille bei der Staatsanwaltschaft gleich null, sodass also dieser Fall nicht aufgeklärt werden wird und wir damit nicht wissen, wer das macht. So, das mit dem Unerfreulichen jetzt am Ende musste aber sein, weil mich das sehr beschäftigt hat und auch sehr geärgert hat. Das war's von mir. Dann würde ich vorschlagen, dass jetzt der Obmann der SPD-Fraktion, wir bleiben da bei der Reihenfolge, die wir auch im Ausschuss haben, zunächst sein Statement abgibt. Bitte, Björn. Ja, auch von meiner Seite schönen guten Tag. Ja, vieles ist gesagt worden. Einiges kann man sicherlich auch nochmal mit einer subjektiven Bewertung begleiten oder einschätzen. Vielleicht erstmal vom Grundsatz her. Es ist ja auch in der Vergangenheit immer wieder aufgenommen worden, dass die SPD-Fraktion eine Einsetzung eines solchen Untersuchungsausschusses auch kritisch gegenüberstand und damals ja ins Spiel gebracht hatte, die PKK in öffentlicher Sitzung mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt angucke, die teilweise kritische Berichterstattung auch zu unserem NSU-Untersuchungsausschuss, dann kann man sich vielleicht in einem Teil darin bestätigt fühlen, dass die Einschätzung der SPD-Fraktion ganz falsch war, nämlich in der Hinsicht, dass wir natürlich uns hier, und das ist ja auch die Erfahrung der Arbeit der letzten Monate, antasten müssen an den Kernbereich NSU. Also es ist ja so, und das ist ja auch der Unterschied zu Thüringen oder Sachsen oder Baden-Württemberg, dass eben in Brandenburg keine Taten stattgefunden haben und dass auch keine Täter direkt aus Brandenburg sind. Wenn man jetzt absieht, klar, Carsten Schepanski, vielleicht eventuell Beteiligter, aber dazu dann gleich. Ich will damit nur sagen, dass vielleicht die Erwartungshaltung, die dann auch mit dem Titel NSU-Untersuchungsausschuss verbunden ist, möglicherweise in Brandenburg dann auch gar nicht in vollem Umfang jemals zu erfüllen war und vielleicht auch in dem Umfang, wie es von dem einen oder anderen erwartet wurde, auch nicht zu erfüllen ist. Insofern glaube ich eben schon, dass eine gewisse Skepsis dazu, ob es einen Untersuchungsausschuss bedarf oder sozusagen eine öffentliche PKK angebracht ist, sicherlich nicht falsch war. Ich möchte dennoch sagen, dass aus meiner Sicht und aus der Sicht der SPD-Fraktion jetzt, nachdem wir arbeiten, auch seit zwei Jahren, fast knapp zwei Jahren, muss man natürlich sagen, dass die Mittel eines Untersuchungsausschusses doch darüber hinausgehen, was jetzt zum Beispiel möglicherweise eine öffentliche PKK angegangen wäre, vielleicht von auf der Zusammensetzung oder von dem, wie eine PKK ausgerichtet ist, oder auch, was mir häufig durch den Kopf ging, wenn jetzt jemand es rein wissenschaftlich-historisch aufgearbeitet hätte. Also ich habe mich schon oft gefühlt wie in einem wissenschaftlichen oder historischen Gremium. Es betraf auch den Anfang mit den Sachverständigen, wo man ja sehr viel über Grundlagen gesprochen hat und wo ich mir manchmal dann auch wie in einem Uniseminar vorkam, wenn dann Professoren Stellung genommen haben. Aber ich schließe mich Holger Rupprecht an, dass es natürlich auch eine Grundlage geschaffen hat, um gewisse Dinge auch erst einschätzen zu können, die dann nachher mit den konkreten Akten und mit den konkreten Fällen gekommen sind. Und, das sehe ich auch so, wir als Abgeordnete haben natürlich, und davon haben wir auch uns das Recht genommen, weitergehende Möglichkeiten, auch Akten einzufordern und Akten einzusehen. Ich erinnere nur daran, dass ja manche Akten auch vertraulich oder geheim eingestuft sind, wo wir dann als Abgeordnete die Möglichkeit haben, diese im Treptow-Verfahren im Innenministerium einzusehen. Auch das ist der Unterschied möglicherweise zu einer rein wissenschaftlichen Aufarbeitung. Insofern würde ich sagen, hat sich die Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses bewährt und auch von den Erkenntnissen her, die wir gewinnen konnten, war es richtig, diesen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Und jetzt komme ich vielleicht zu dem Komplex nationale Bewegung. Ich glaube schon auch, dass bei allem, was möglicherweise auch in der Kommentarlage, warum beschäftigen Sie sich so lange mit der nationalen Bewegung, dass es seine Berechtigung hatte. Denn Holger Rupprecht hat darauf hingewiesen, es ist auch eine Parallelität, auch eine zeitliche Parallelität zu den Anfängen des NSU. Und wir haben auch in dieser Arbeit, denke ich, zum einen die Problematik kennengelernt der V-Mann-Führung und auch die Fehler, die da gemacht worden sind. Wir haben auch gesehen, wie oft das Trennungsgebot zwischen Polizei und Verfassungsschutz möglicherweise nicht in dem Sinne stattgefunden hat, wie wir es uns eigentlich erwarten und wie es vielleicht heute der Fall ist. Wir sprechen ja hier von der Zeitraum Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre. Und wir haben in dem Zusammenhang der Aufarbeitung der Narbe auch Personen kennengelernt, auch das ist ja eben schon angedeutet worden, die uns möglicherweise doch auch jetzt in der Behandlung des Komplexes Piatto-Szczepanski wieder begegnen. Eine zentrale Figur, die wir dort immer wieder auch und die, finde ich, ein Interesse weckt für Weiterverfolgung, ist Uwe M. Wer den Untersuchungsausschuss verfolgt hat, glaube ich, weiß, wen ich meine. Ich denke, da können wir Menzel sagen. Ja, okay. Wenn es so ist. Wenn er fröhlich das sagt, genau. Also so viel zu dem Komplex Nationale Bewegung, aus dem, glaube ich, tatsächlich auch sich einige Spuren abgeleitet haben, die wir jetzt aufnehmen können mit Szczepanski. Ich hoffe sehr, dass wir sozusagen jetzt mit der Begleitung des Falles Szczepanski auch dann an diesen Kern des NSU noch stärker herankommen. Ich habe in einer Veranstaltung vor 2-3 Tagen gesagt, unseren Mosaikstein zur Aufarbeitung des NSU-Komplexes beitragen können. Und, das ist, finde ich, dann am Ende auch noch wichtig, dass wir dann in dieser weitergehenden Aufklärung und auch in der Auseinandersetzung mit den Fehlern, die eventuell da weiter noch zutage treten, bei den Sicherheitsbehörden und bei den Nachrichtendiensten, dass wir hieraus dann am Ende auch Rückschlüsse ziehen können, die wir für die praktische Arbeit des Verfassungsschutzes, der polizeilichen Behörden in Brandenburg dann auch nutzen können. Sprich, auch das ist ja gerade aktuelles Thema, auch in der Mediendarstellung, für das Verfassungsschutzgesetz und für die Überarbeitung des Verfassungsschutzgesetzes, für die Neuaufstellung oder weitere Ausrichtung des Verfassungsschutzes. Denn natürlich sind in den 2000er Jahren schon Schlüsse aus diesen Enttarnungen von V-Leuten, aus den Fehlern, die bei der Führung von V-Leuten gemacht wurden, sind schon Schlüsse gezogen worden in internen Dienstanweisungen, in der Arbeit des Verfassungsschutzes. Aber wir haben natürlich die Aufgabe, unser Gesetz dementsprechend auch noch anzupassen und auch die Arbeit der Verfassungsschutzbehörden dementsprechend anzupassen. Und dabei meine ich schon auch die personelle Ausstattung, wobei es dabei auch darum geht, vielleicht zu gucken, wer dort arbeitet. Also wenn ich von personeller Ausstattung rede, dann geht es mir gar nicht immer darum, jetzt, dass unbedingt noch mehr Polizisten dort arbeiten müssen, sondern ich glaube, dass auch im Verfassungsschutz heutzutage vielleicht in der Breite noch anders aufgestellt werden muss. Da denke ich an Soziologen, Islamwissenschaftler, Politologen etc., was dort eventuell noch als Ergänzung und auch als andere Sichtweise in der Arbeit dann eine Konsequenz sein könnte. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion spricht jetzt Herr Dr. Reiser. Ich würde mit dem Konkreten beginnen, nämlich mit dem Komplex Narbe. Das war ja schon eine relativ steile These, die uns der Sachverständige Rautenberg in der damaligen Sitzung hier präsentiert hat, nämlich dass sich da die nationale Bewegung oder der Anschlag auf die Trauerhalle, dass sich dabei um eine Inszenierung des Verfassungsschutzes handeln könnte. Es war klar, dass wir an ein Sachverständiger so eine Befürchtung äußert. Er sprach, glaube ich, von einem Gefühl, das er da hatte, der so dicht dran war als Generalstaatsanwalt, dass wir dem nachzugehen haben und sind dem, glaube ich, auch in der gebotenen Tiefe und mit der gebotenen Gründlichkeit nachgegangen, konnten diese These aber nicht bestätigen. Also wir haben hierfür keine Anhaltspunkte gefunden. Ich will an der Stelle nicht sagen, dass ich deshalb enttäuscht wäre, ja, sondern es ist, glaube ich, auch ein Erfolg eines Untersuchungsausschusses, wenn er bestimmte Verdachtsmomente, die es gibt, nicht erhärten kann, beziehungsweise sich dafür nichts findet, auch wenn er in alle Akten guckt, die sonst vielleicht auch öffentlich nicht zugänglich waren. Denn letztendlich würde es ja schon eine schwere Erschütterung auch sein, des Vertrauens in Sicherheitsbehörden, wenn hier ein solcher Vorfall stattgefunden hätte in Brandenburg, über den, wenn er denn da stattgefunden hätte, hätten wir uns sicherlich mehr mit ihm umgehen müssen. Aber es ist sicherlich auch keine ganz schlechte Nachricht, wenn man zum Ergebnis kommt, dass er nicht stattfand. Ja, zumindest nach den Erkenntnissen, die uns vorliegen, konnten wir diesen Verdacht nicht bestätigen. Die Widersprüche, die es trotzdem gab im Bereich der, dieses Anschlages und der nationalen Bewegung und auch die Ermittlungspannen, haben wir dennoch sehr intensiv untersucht. Wir sind dem auch nachgegangen, woran es lag, woran solche wie solche Pannen entstehen konnten. Und unser Eindruck war, dass immer da, zum Beispiel ein Knackpunkt war ja da die verratene Durchsuchung, dass dort natürlich schon dann in den Sicherheitsbehörden der eine oder andere versucht hat, auch seine Haut zu retten und sich nicht redlich verhalten hat und deshalb auch da Legenden entwickelt wurden, die eben verhindern sollten, dass herauskommt, dass die Durchsuchung verraten wurde und durch wen sie verraten wurde, dass dort auch versucht wurde, sich zu schützen oder auch andere zu schützen. Aber das alles hat natürlich trotzdem nichts mit einem Zellerloch zu tun. Ja, das ist eine andere Dimension, dass die Ermittlungsverfahren nicht optimal liefen, dass es bestimmt auch hätte noch andere Ermittlungsansätze gegeben, die man möglicherweise hätte verfolgen können. Das ist auch nicht optimal, weil das ständig dort die Leitung wechselte, die Zuständigkeit, die Verantwortlichkeit, das alles konnten wir erblicken und haben wir auch erfahren, aber die These, dass es sich dabei um Zellerloch gehandelt hat, hat sich damit nicht bestätigt. Vielleicht jetzt ein kleines bisschen allgemeiner. Wir haben schon sehr viel Zeit verloren, das muss man sagen, durch die insbesondere anfangs sehr schleppende Zusammenarbeit mit dem Innenministerium. Die Akten sind sehr, sehr spät geliefert worden. Sie sind teilweise aus unserer Sicht zu hoch eingestuft worden. Es ist teilweise das Treptow-Verfahren. Also das Treptow-Verfahren, das müssen Sie sich vorstellen, ist ja ein Verfahren, was fast so eine Arbeitsunfähigkeit führt, weil nämlich dann einzelne Abgeordnete rüberlaufen müssen ins Innenministerium, sich dort mit den Aktenbeständen auseinandersetzen, keine Mitschriften mit da rausnehmen dürfen, also nichts kopieren können und dergleichen. Also das ist sehr, sehr schwierig, so zusammen zu arbeiten. Und das ist an Stellen, das Treptow-Verfahren ist ja eigentlich eingeführt worden, um die Klarnamen von V-Personen zu schützen. Das ist hier aber in einer Weise umfassend verstanden angewendet worden, wie es aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt gewesen ist. Und wir sind natürlich auch damit unzufrieden, dass wir zu viele Sitzungen nicht öffentlich bislang durchgeführt haben, teilweise ja auch unter Geheimhaltungsvoraussetzungen unten im Keller. Und das vor allen Dingen auch daran begründet lag, dass wir in diesen Sitzungen über Akten gesprochen haben, die noch nicht mal selbst, also nicht mal das Schriftstück, aus dem zitiert wurde, selbst war noch nicht mal eingestuft, aber es war halt in Ordnern, in denen auch eingestufte Schriftstücke abgelegt waren und damit sich die Einstufung dieses Ordners nach dem höchsten Geheimhaltungsgrad der darin enthaltenen Schriftstücke richtet, konnten wir deshalb nicht in dem Umfang auch öffentlich daraus zitieren, wie es eigentlich aus unserer Sicht wünschenswert gewesen wäre. Ich sehe da eine Aufgabe auch des Ausschusses drin. Wir haben uns inzwischen als CDU-Fraktion da die Rechtsauffassung gebildet, dass auch wir als Ausschuss in der Lage sind, Akten zu trennen und da auch und dann nicht auf die Kooperation des Innenministeriums angewiesen sind. Und es ist schon unsere Vorstellung, dass wir zukünftig von diesem Recht auch Gebrauch machen und der Ausschuss auch künftig selbst dann solche Trennungen vornehmen kann und wir deshalb viel größer, also den überwiegenden Teil, muss man sagen, den deutlich überwiegenden Teil der Aktenbestände, die sich gegenwärtig noch im Geheimschutzraum befinden, dass wir diese Akten künftig aus diesem Raum auch rausnehmen können und wirklich dort nur das drin belassen, was tatsächlich eingestuft behandelt wird. Diese Auffassung teilt übrigens auch der Parlamentarische Beratungsdienst. Damit hat der Landtag dazu eine andere Auffassung als das Innenministerium. Und diese Auseinandersetzung, die werden wir, glaube ich, sehr intensiv in den nächsten Wochen auch führen müssen, um dort zu mehr Transparenz zu gelangen. Das sind wir, denke ich, der Öffentlichkeit auch schuldig. Vielen Dank. Für die Fraktion der Linken spricht Herr Dr. Schöneburg. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will mich nur kurz konzentrieren darauf, was der Untersuchungsausschuss in den letzten anderthalb Jahren erbracht hat, aus unserer Sicht an Erkenntnissen. Es ist ja vor einigen Tagen, am vorigen Freitag, glaube ich, in der PNN geschrieben worden von einer bitteren Bilanz. Da konnte man den Eindruck gewinnen, dass wir überhaupt nichts rausbekommen haben, außer dass es kein Zellerloch gegeben hat. Aber ich glaube, das kann man so nicht stehen lassen. Ich will das auch an drei Beispielen deutlich machen. Ich will aber voranschieben, dass ich glaube, dass ich der festen Überzeugung bin, dass dieses Narbe-Verfahren oder dieser Narbe-Komplex wie in einem Brennspiegel sozusagen auf lokaler Ebene auch die Strukturprobleme deutlich gemacht hat, die zu dem NSU-Skandal bundesweit geführt haben. Ich will es an drei Beispielen deutlich machen. Erstes Beispiel, Trennungsgebot. Ich will die These zugespitzt formulieren. Wenn das Trennungsgebot zwischen polizeilicher Arbeit und geheimdienstlicher Arbeit eingehalten worden wäre, hätte es kein Geheimnisverrat gegeben. Geheimnisverrat wurde ja immer darauf zurückgeführt, dass das persönliches Versagen war, hat Herr Riedmann jetzt auch nochmal gesagt. Ich glaube, es ist kein persönliches Versagen, es ist natürlich auch persönliches Versagen, aber es ist insbesondere strukturelles Versagen. Also wenn der Referatsleiter Beschaffung der Abteilung des Verfassungsschutzes des Innenministeriums nicht an allen Sitzungen der EK Narbe teilgenommen hätte, hätte er auch nicht gewusst, wann die Durchsuchung in die Razzia stattfinden sollte. Und dann hätte er das nicht an Herrn Wegesin weitergegeben, dann hätte Herr Wegesin nicht die Anweisung gegeben, das sozusagen dem V-Mann zu vermitteln, über den Referatsleiter, über den V-Mann-Führer, dann bis hin zu dem V-Mann. Und das wurzelt natürlich in unterschiedlichen Interessen von Geheimdiensten und Polizei, zum Teil unterschiedlichen Interessen. Der Geheimdienst muss im Vorfeld Gefahren beobachten oder Vorfeldbeobachtungen vornehmen und muss Informationen sammeln. Die Polizei ist rechtsstaatlich gebunden an Eingriffsbefugnisse in der Gefahrenabwehr und in der Strafverfolgung. Und da kann es durchaus sein, dass man eben eine Quelle schützen will und das Informationsinteresse, das Strafverfolgungsinteresse überwiegt. Das war hier der Fall gewesen. Insofern ist das strukturell bedingt und das ist ja auch strukturell bedingt, das hat ja auch der Thüringer Untersuchungsausschuss festgestellt, dass Tino Brandt x-mal, dutzende Male gewarnt worden ist vor polizeilichen Exekutivmaßnahmen, hat natürlich nicht sozusagen damit zu tun, dass Tino Brandt sozusagen ein gutes Verhältnis zu seinem V-Mann-Führer hatte, sondern es ist strukturell verursacht. Zweiter Punkt, ich glaube auch, dass die Justiz nicht ohne Kritik davonkommen kann. Es ist keine Rechtsfolgung gegangen worden, aber in Aufarbeitung des Geheimnisverratsskandals sind natürlich alle Auslegungsspielräume genutzt worden, um die Mitarbeiter des Staatsapparates aus der Strafverfolgung zu stellen und den Mitarbeiter oder den V-Mann sozusagen als Opfer darzubringen, der dann 5 Monate auf Bewährung bekommen hat, während alle anderen Insassen in ein Disziplinarverfahren belangt worden sind. Da hätte man auch andere juristische Ansätze wählen können. Und auch in anderen Feldern ist es deutlich geworden, dass die Justiz, insbesondere auch der Generalbundesanwalt, nicht mit dem entsprechenden, mit der entsprechenden Rigorosität gehandelt hat, wie es vielleicht angebracht gewesen wäre. Es gab die Durchsuchung bei Uwe Menzel im Juli 2000, wo eine Maschinenpistole, ein Kleinkalibergewehr, eine Cesca und andere Utensilien gefunden worden sind. Es ist durch den Verfassungsschutz und durch die Polizei, polizeilichen Ermittler an den Generalbundesanwalt, der das Verfahren ja schon übernommen hatte, also den Bundesanwalt Siegmund, herangetragen worden, hier ein Verfahren nach 129a, wie einer juristischen Vereinigung anzustreben. Das hat er nicht gemacht. Das ist sozusagen deckungsgleich mit Ansätzen, die wir aus dem KKK-Verfahren jetzt kennen. Wenn Sie sich erinnern an die Vernehmung von Herrn Wese, wie das 1992 gehandhabt worden ist im KKK-Verfahren, da wurde auch 129a nicht angenommen. Aber auch beim Rohrbombenfund 1998, bei dem Trio, bei dem NSU-Trio, ist die Generalbundesanwalt dann, schafft dann davon ausgegangen, dass 129a keine Ansatzpunkte dafür gegeben sind und hat das wieder zurückgegeben an die örtlichen Staatsanwaltschaften. Und dritter Punkt, den ich noch nennen will, dann wird es dabei belassen. Wir haben natürlich viel gelernt über die Zusammenarbeit von V-Personen mit der Polizei bzw. mit dem Verfassungsschutz und haben viel gelernt über die Probleme, die dabei entstehen. Und eins will ich nochmal hervorheben, das ist die Arbeit mit dem Kassenwart von Blatt in Anna, Brandenburg, Herrn Sven Schneider, der ja sozusagen sowohl aus dem Jahr 2000 als auch Anfang 2001 ein Ermittlungsverfahren gegen sich geführt, gegen jeder Ermittlungsverfahren geführt worden ist, wegen Volksverhetzung. Gleichzeitig gab es sowohl vom Verfassungsschutz als auch von der Polizei die Bestrebung, ihn als V-Mann zu werben. Es gab da auch enge Zusammenarbeit mit dem, von der Polizei mit dem Sven Schneider. Und da ist etwas Ungeheuerliches passiert. Da ist sozusagen, da läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verkaufs von inkriminierten Tonträgern in der Szene. Und jetzt wird man sozusagen im Gespräch, während man gegen ihn ermittelt, macht man eine Art Rechtsberatung und erzählt dem Schneider, welche CDs er noch gerade so sozusagen verkaufen kann und welche indiziert werden, wenn er sie veröffentlicht. Und der macht einen Umsatz von 140.000 Euro im Jahr mit diesen Verkäufen, die dann sicherlich auch in die Szene geflossen sind, diese Mittel, die er damit erworben hat. Das ist völlig unakzeptabel, das ist zu skandalisieren. Das führt sozusagen, das führt uns vor Augen, welche Probleme bei der Zusammenarbeit mit V-Leuten aus der Szene sich auftun. Und das ist mal ein Buch in dem Buch Hoyerswerda, Generation Hoyerswerda, von akzeptierender Sozialarbeit mit Jugendlichen gesprochen worden, die ist kritisiert worden. Hier haben wir gestoßen auf eine akzeptierende Polizeiarbeit, die natürlich sozusagen die rechte Szene eher stärkte, als dass sie bekämpfte. Wobei mein Fazit. Ich komme zu Herrn Wiese von der AfD. Ja, guten Tag. Gestern war ein Artikel im Neuen Deutschland, welcher fast treffend, dass das in der bisherigen Zeit nicht besser hätte beschreiben können. Wir haben den eigentlich als Nebenschauplatz innerhalb des hiesigen Ausschusses gedachten Komplex der nationalen Bewegung zum Hauptthema der vergangenen Zeit erhoben, obwohl dieser an sich wenig mit dem eigentlichen Thema des NSU zu tun hat. An sich hätte ein eigener Untersuchungsausschuss zum NAVI-Komplex, wie wir dies von der AfD-Fraktion auf angeregt haben, durchgeführt werden sollen. Stattdessen ist wertvolle Zeit vergangen, welche es nunmehr aufzuholen gilt. Daher haben wir auch beantragt, um dies zum wiederholten Male den Hauptzeugen, nämlich Carsten Schipanski, alias Beato, zu vernehmen. Bei unserem ersten Antrag vor einigen Monaten, ihn zu vernehmen, wurde dies mit dem Verweis auf die aktuell zu behandelnde NAVI-Problematik zurückgewiesen. Und auch jetzt, wo wir den sogenannten Beato-Komplex eröffnet haben, wurde bisher der Zeugenladung nicht zugestimmt. Und dies, obwohl er bereits vor dem Oberlandesgericht München im Verfahren gegen Beate Zschäpe, Wohlleben, Emminger und andere bereits als Zeuge ausgesagt hat. Es ist dringend notwendig, die verbleibende Zeit effizient zu nutzen und fraktionsübergreifend an der Erreichung des Untersuchungszieles zu arbeiten, um im Ergebnis die Sicherheit in unserem Land zu verbessern, damit weder rechts, links noch islamistischer Terrorismus Bestand haben können. Die Ladung der Zeugen ist ein weiterer Punkt, für den die AfD den Vorschlag macht, die Zeugen zum gleichen Zeitpunkt zu laden. Dies insbesondere im Leerlauf bei den ausbleibenden oder verspäteten Zeugen zu kompensieren. Dieses Vorgehen haben wir auch diese Woche wieder thematisiert. Da alle Fraktionen von einer einzigen Befragung profitieren, waren wir der naiven Meinung, dass zumindest in diesem Punkt ein Okay zu erzielen sei. Dass dieser Vorschlag seine Berechtigung hat, zeigte sich heute Vormittag bei den ersten Zeugen. Aber, wie gesagt, der Vorsitzende hat es ja gesagt, die Zusammenarbeit wächst immer mehr. Und ich denke, zum Ende des Ausschusses werden wir alle zufrieden sein. So, last but not least, Frau Neumann von der Fraktion der Grünen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass unser Untersuchungsausschuss zustande gekommen ist durch den kritischen Druck der Öffentlichkeit, durch viele Betrachtungen, wie sie auch in diesem Werk Die Generation Hoyerswerda dargelegt worden sind, und durch das beschämende Agieren von Vertretern aus unserem Innenministerium vor dem NSU-Prozess am Münchner Oberlandesgericht. Wir wissen genau, wir haben einen sehr schwerwiegenden Auftrag. 10 Morde auf das Konto des NSU. Die Kanzlerin hat den Angehörigen und hat der ganzen Republik Aufklärung versprochen. Das gilt auch für uns. Wir haben zwar keinen direkten Mordfall hier in Brandenburg zu beklagen, aber wir wissen, dass wir durch die zentrale Rolle des V-Mannes Piatto uns mit der Frage auseinandersetzen müssen, hätten diese ganzen Morde, hätten diese ganzen Verbrechen, Überfälle, Sprengstoffanschläge verhindert werden können, wenn die Erkenntnisse, die dieser V-Mann zusammengetragen hätte, in adäquater Weise an die Polizei in Thüringen und Sachsen weitergegeben worden wären. Also ein hoher Anspruch, und wir müssen auch weiterhin gucken, auch um in die Zukunft zu schauen, welche Schlüsse können wir aus Fehlern der Zusammenarbeit unserer Sicherheitsbehörden für die Zukunft ziehen. Das ist die beste Terrorismusprävention, dass unsere Behörden nämlich gut arbeiten. Wir sehen jetzt gerade wieder, es jährt sich das Attentat am Berliner Weihnachtsmarkt, der Fall Amri. Da sind genauso riesige Pannen der Sicherheitsbehörden zu beklagen. Und ich denke, dieser übergeordnete Aspekt, dass wir daraus Lehren ziehen müssen, wie besser gearbeitet wird in dieser Republik, die dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Die Hälfte der Zeit unseres Untersuchungsausschusses ist rum, aber wir haben lange nicht die Hälfte des Programmes geschafft. Wir sind von einer Halbzeitbilanz in diesem Sinne weit entfernt. Das ist leider auch der Tatsache geschuldet, dass wir uns mit sehr vielen zeitverzögernden Sachen auseinandersetzen mussten und dass es uns unsere Behörden hier in Brandenburg nun nicht gerade leicht gemacht haben. Sie haben uns an vieler Stelle nicht in ausreichendem Maße unterstützt, sondern es uns schwer gemacht. Ich erinnere nochmal an die trotz der Kooperationsbereitschaft, die der Innen- und auch der Justizminister uns zugesichert haben, verzögerten Aktenlieferungen. Ich erinnere nochmal an die Probleme mit Aktenschwärzung oder die auch von Dr. Redmann angesprochenen Probleme, dass Großteil der Akten unten bei uns im Geheimschutzraum lagert, obwohl ein guter Teil davon gar nicht eingestuft ist oder nur gering eingestuft ist. Wir haben einen traurigen Höhepunkt an Ausschussbehinderung darin zu sehen, dass uns der Verfassungsschutz und auch die Polizei mehrere tausend Aktenseiten zum Narbekomplex vorenthalten haben. Das haben wir einem Zeugen des LKA zu verdanken, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass uns Aktenbestände fehlen. Insgesamt hat es dadurch Verzögerungen von bis zu 9 Monaten gegeben, bis wir weiter arbeiten konnten. Dann hatten wir diesen Versuch, diese Akten dann im Treptow-Verfahren uns anzubieten, was für Abgeordnete wirklich ausgesprochen schwierig ist, wenn sie nach Voranmeldung dann unter Aufsicht im Verfassungsschutz bestimmte Dinge ansehen dürfen und sich dann auch noch herausstellt, dass in dreistelliger Seitenzahl dabei irgendwie Presseberichte irgendwie eingeordnet sind. Da fühlte man sich schon ein bisschen veralbert. Ich bedauere auch außerordentlich, dass unser Untersuchungsausschuss nicht mehr Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit an den Tag legt. Wir haben bisher 22 Zeuginnen und Zeugen vernommen, davon 5 in nicht komplett öffentlicher Sitzung. Wenn ich mal den Vergleich mit dem Thüringer Untersuchungsausschuss ziehen darf, der in seiner gesamten Tätigkeit 143 Zeugen vernommen hat und dafür 4 in geheimer Sitzung, da finde ich, ist das eine problematische Sache. Ich denke, da sollten wir dran arbeiten. Man kann Zeugen und Zeuginnen auch deren Persönlichkeitsrechte wahren, indem man sie zum Beispiel nicht im Sitzungssaal vernimmt. In anderen Untersuchungsausschüssen ist das geübte Praxis. Da können wir noch besser werden. Aber ich finde, wir müssten sowieso auch noch mal ein selbstkritisches Wort vielleicht an uns selber als Ausschuss richten. Wir hatten als Sachverständige eingeladen, die Vorsitzende des Thüringer Untersuchungsausschusses und den Vorsitzenden des damaligen NSU-Untersuchungsausschusses aus Nordrhein-Westfalen. Die haben uns durchaus empfohlen, dass wir von unseren parlamentarischen Rechten sehr hartnäckig und notfalls auch mit juristischen Mitteln Gebrauch machen sollen. Und ich denke, da wäre ein bisschen mehr Biss von unserer Seite durchaus angebracht. Wir haben heute in erneutem Fall Probleme bei der Zeugenvorladung, bei der Zeugenladung zur Kenntnis nehmen müssen. Das war nicht der erste Fall. Wir haben aber auch Probleme, dass wir immer wieder auf Aktenlieferungen warten, dass uns gesagt wird, nö, die Akten bekommt ihr nicht gerade vom Bundesamt für Verfassungsschutz oder auch vom BGA, wo wir doch vielleicht dringlicher auf unsere Betroffenheit und auf unsere Ansinnen hinweisen müssten. Also auch da sehe ich durchaus noch Effizienzreserven. Hoffe, dass der Untersuchungsausschuss in seiner zweiten Halbzeit sozusagen da deutlich an Professionalität gewinnt. Insgesamt muss ich aber bewerten sagen, ich bin froh, dass es diesen Ausschuss gibt. Wir haben durchaus sehr wertvolle Erkenntnisse getroffen, die uns bei der Neuausrichtung von Sicherheitsbehörden sehr wertvolle Hinweise liefern können. Das ist auch aus diesem Narbekomplex durchaus rauszuholen. Und ich denke, wir haben noch darüber hinausgehende Erkenntnisse gewonnen, über die wir hier gar nicht berichten können. Also der Ausschuss lohnt sich und es ist gut, dass es so gibt. Ja, meine Damen und Herren, soweit also die Beginn. Jetzt sind Sie dran. Ich würde bitten, anzuzeigen, wer eine Frage stellen möchte und sich dann kurz vorzustellen, nur beim ersten Mal, und die Frage zu adressieren. Also auch zu sagen, wer diese Frage beantwortet. Wer möchte beginnen? Bitte schön. Dunkelens, RWE, Vorradio. Herr Rupprecht, von Frau Nonnemacher, darf ich gerade auch noch mal Hinweise in die Zukunft. Sie hatten immer mal wieder gesagt, möglicherweise haben wir uns auch verhoben. Auch Herr Wittmann hat jetzt gedacht, vielleicht kann man das gar nicht alles schaffen, was wir eigentlich machen wollten. Also von Ihnen noch mal was wird sich ändern? Ist das einfach so? Oder werden Sie dann, wie Frau Nonnemacher zum Beispiel gesagt, auch an der einen oder anderen Stelle Härte zeigen, auf den Tisch hauen, wie auch immer, wo Sie sehen könnten, wo Sie vielleicht bisher noch nicht gemacht haben? Wie sieht das aus? Also ich muss sagen, ich habe meine Meinung, die ich damals geäußert habe, mit dem Verheben zum Teil geändert, weil ich der Überzeugung inzwischen bin, dass wir den Kern unseres Auftrages in jedem Fall auch fristgerecht abarbeiten werden. Der Kern ist die Verquickung Brandenburger Behörden in Richtung NSU und damit die zentrale Figur Biatto oder Carsten Schipanski. Wir haben damit jetzt begonnen, wir haben die Schlagzahl erhöht, wir haben ihnen auch vorgelegt einen Terminplan fürs kommende Jahr. Wir haben für 2018 insgesamt 20 Sitzungen geplant. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge an Arbeit leisten. Ob wir den ganz umfangreichen Auftrag, der ja eigentlich bedeutet, man sollte die gesamte rechtsradikale Szene von 1990 bis zur Gegenwart im Detail untersuchen, leisten können, das weiß ich nicht. Aber das Thema Schepanski bzw. Piatto ist eben der Kern. Wir haben vom Landtag, ich glaube, 34 Fragen auf den Weg gekriegt. 16 davon haben ausschließlich mit dieser Figur Piatto oder mit dieser Person zu tun. Daran sehen Sie die Bedeutung dessen des Teiles, mit dem wir jetzt begonnen haben. Und da bin ich der Überzeugung, dass wir das schaffen können. Also insofern ist meine Skepsis etwas geringer geworden. Ob wir eben die ganze Szene durchleuchten können, das weiß ich nicht. Aber wir geben uns Mühe, wir erhöhen die Schlagzahl, ich sagte es. Wir werden natürlich auch davon profitieren, dass wir bisher eine Menge Vorarbeit gemacht haben. Wir müssen uns jetzt nicht wieder mit Strukturen beschäftigen oder Mechanismen in der Zusammenarbeit von Behörden. Das haben wir uns alles angeeignet, dieses Know-how haben wir gesammelt und insofern wird es jetzt auch zügiger vorangehen. Bitte schön. Ich würde mal ein bisschen teilen, wie anderen sind Optimisten, sind Prozent, Herr Rittmann, die Kuhn teilen. Wir haben uns die Auffassung, dass sich der Ausschuss verhoben hätte, nie zu eigen gemacht. Also wir gehen davon aus, dass wir unseren Auftrag im Kern erfüllen werden, das ist gar keine Frage. Ich denke aber schon, dass wir vielleicht einen kleinen, wir brauchen die gesamte Legislaturperiode, das wird ganz klar sein, ja, also bis zum Ende. Und dass man daraus aber auch ein paar Rückschlüsse ziehen muss. Und das zeichnet sich jetzt schon ab. Ein Beispiel dafür ist aus meiner Sicht das Verfassungsschutzgesetz. Wenn wir in dieser Legislaturperiode das Verfassungsschutzgesetz noch novellieren wollen, und ich finde, wir müssen es dringend novellieren, weil es völlig veraltet ist und wir hier in diesem Untersuchungsausschuss sowohl gleich am Beginn beim Thema der Sachverständigen, die uns das bescheinigt haben, als auch jetzt in der Arbeit, zum Beispiel die Frage, wann ist jemand V-Mann, wenn er das tut, was man von einem V-Mann erwartet oder wenn er tatsächlich verpflichtet wurde. Ja? Da gab es ja unterschiedliche Rechtsauffassungen. Also da gibt es Stellen im Verfassungsschutzgesetz, die sind wirklich novellierungsbedürftig, sehr dringend novellierungsbedürftig. Und ich würde mir wünschen, dass der Landtag diese Novellierung in die Novellierung auch einsteigt. Und das macht dann aber ja nicht der NSU-Untersuchungsausschuss, sondern dafür ist zuständig der Innenausschuss und dafür ist zuständig dann auch das Innenministerium, hier auch eine Novelle vorzulegen. Und diese Debatte, die sollte in 2018 beginnen. Da können wir uns nicht noch mehr Zeit lassen, auch angesichts der Bedrohungslage, die wir gegenwärtig haben. Bitte schön. Ja, Frau Thomas, wann ist denn eine Vernehmung oder Befragung von Schipanski geplant? Ist sie geplant? Wird sie verschoben? Wann passt die in Ihr Konzept rein? Also wir haben noch keinen Termin festgelegt. Dass wir Schepanski anhören werden, steht definitiv fest. Als zentrale Figur gehört das einfach mit dazu. In welcher Form, das wird zu diskutieren sein. Sie wissen, das ist ein Zeuge, der im Zeugenschutzprogramm ist. Das ist also nicht so ganz einfach, den zu vernehmen. Wir sind am Überlegen, wie wir es machen wollen, sind dazu aber noch nicht zu einem Ergebnis gekommen. Also ich denke mal, ich sage jetzt einfach mal, im Laufe des Jahres werden wir ihn in jedem Fall vernehmen, vielleicht auch nicht nur einmal, aber verzeihen Sie, das können wir im Moment detaillierter noch nicht sagen. Eine Vernehmung wird sicherlich stattfinden. Nur einen Satz sage ich. wir haben uns ja, wir machen uns ja durchaus Gedanken, wie wir Zeugen vernehmen wollen, ja, und wie wir einen Komplex aufarbeiten wollen. Und das hat sich hier einfach auch angeboten, chronologisch vorzugehen. Deshalb haben wir heute uns zum Beispiel sehr intensiv mit der Frage der, oder beschäftigen wir uns heute sehr intensiv mit der Frage der Anwerbung, mit der Frage der Inhaftierung, wo er also erstmals auch auffällig wurde, wie das in dieser Haftzeit war, und versuchen dort Licht ins Dunkel zu bringen, also im Hinblick auf die am weitesten zurückliegende Zeit, und werden uns dann immer weiter auch der Gegenwart nähern. Und es wäre, glaube ich, nicht sehr sinnvoll, hier direkt mit Carsten Schepanski zu beginnen, bevor man nicht alles außenrum auch erhellt hat. Das ist einfach eine ermittlungstaktische Frage. Frau Nonnemacher, bitte. Ja, wir tasten uns ja jetzt ran. Wir beginnen mit dem KKK-Komplex. Wir haben heute die Anwerbung schon behandelt und werden sie nachher auch noch weiter behandeln. Und wir haben ja so eine gewisse Vorstellung, was wollen wir bis zum Ende der Legislaturperiode noch abgearbeitet haben. Ich denke, da wir so grob vorgesehen haben, nach der Sommerpause mit Toni S. zu beginnen, könnte ich mir vorstellen, dass dann die Vernehmung von Carsten Schepanski also dann vor der Sommerpause oder erfolgt. Das würde dann ungefähr in den Rahmen passen. Jetzt gibt es noch einen Hinweis von Herrn Wittmann. Ja, ich wollte nur kurz auch noch mal auf eine Frage eingehen, beziehungsweise genau, Sie hatten das gesagt, warum oder ob man glaubt, dass sozusagen die Aufarbeitung komplett in dieser Legislatur geschafft werden kann. Ich hatte mich weniger sozusagen darauf bezogen, dass meinetwegen zum Beispiel nicht die genügend, also dass Akten nicht vorliegen oder dass wir nicht bissig genug sind oder so, sondern ich glaube, was teilweise auch einfach der Punkt ist, aus einer Vernehmung ergibt sich wieder sozusagen das Nächste. Und wenn ich mir das angucke, das hat ja auch, glaube ich, zu der Länge der Befassung mit der nationalen Bewegung geführt, dann kann man sicherlich, und das ist so ein bisschen in die Richtung dessen, was Holger Rupprecht sagte, sicherlich noch strenge, oder muss man wahrscheinlich noch strenge weiterverfolgen über diese Legislaturperiode hinaus. Also ist es tatsächlich wichtig, um daran anzuschließen, was Ursula Nonnemacher gesagt hat, dass wir diese Kernbereiche auf jeden Fall abschließen, und da bin ich auch optimistisch, dass wir das schaffen. Aber ich glaube schon, dass sich weitere auch Forschungsfragen über die Legislaturperiode hinaus ergeben, die dann auch weiterverfolgt werden sollten, um vielleicht dem nahe zu kommen, was Holger Rupprecht sagte, nämlich die Zeit von 1990 bis heute und den Umgang mit Rechtsextremismus weiter auszuleuchten. Und da gibt es ja auch das Moses-Mendelssohn-Institut oder andere, die sich da anbieten, auf den Ergebnissen auch noch weiter aufzubauen und diese auch über die Legislaturperiode hinauszuführen. Gibt es weitere Fragen, Herr Fröhlich? Ja. Herr Lüttmann, ich frage mich nicht, zu Anfang erst kurz einen Hinweis an Sie, Herr Rupprecht. Ich glaube nicht, dass die Staatsanwaltschaft keinen Mangel an Aufklärungswillen hat, sondern die berücksichtigt einfach die Rechte, besonderen Rechte von Redaktionen und Journalisten. Das ist der Hintergrund, warum damit hier nicht ermittelt wird. Das ist nur als Hinweis. Darf ich ganz kurz? Ich hatte mich dazu in der Öffentlichkeit geäußert. Ja. Der Vorwurf geht nicht an Sie. Nein, Sie haben aber den mangelnden Ermittlungswillen. Den sehe ich so und dabei bleibe ich. Frage an Sie. Was wollten Sie denn eigentlich, was sollten Sie jetzt sagen? Eigentlich haben Sie uns gesagt, Sie fühlen sich in Ihren Zweifeln gegenüber einem Untersuchungsausschuss bestätigt. Ich hätte lieber eine Öffentlichkeit, das öffentliche Kanal, sagen Sie nicht. Sondern man könnte sich bestätigt fühlen. Was wollten Sie da sagen? Ich wollte nur da nochmal darauf zurückkommen, weil es ja auch immer wieder eine Rolle spielt in der Berichterstattung, dass es ja tatsächlich so war, dass die SPD-Fraktion zunächst skeptisch dagegenüber war. Und ich habe dann lediglich ausgeführt, dass ich glaube, dass sozusagen teilweise die Enttäuschung, ja, die ja kommuniziert wird nicht von mir, sondern in Kommentarlagen, die wir haben, daher kommt, dass eben vielleicht doch die Erwartungshaltung in Teilen zu groß war. Ja, an einen solchen NSU-Untersuchungsausschuss, weil eben NSU oben drüber steht und der NSU in Brandenburg ja nicht tätig war. Darauf wollte ich eingehen. Und da, in der Hinsicht fühle ich mich natürlich ein Stück weit auch in der Skepsis bestätigt, die man anfänglich haben konnte. Ich habe dann aber auch gesagt, im Verlauf der Arbeit habe ich für mich und für unsere Fraktion festgestellt, dass es gut ist, diesen Untersuchungsausschuss zu haben. Und ich sehe auch die Ergebnisse, die wir bisher erzielt haben, sehr viel positiver, auch als diese teilweise kommentiert werden. Ja, sehr viel kommentiert. Aber zwei weitere Fragen. Herr Lüttmann, Herr Rittmann hat angesprochen, dass man jetzt Akten trennen will. Ist das Konsens im Ausschuss? Das ist Konsens. Gut. Noch eine weitere Frage zu den Zeugen heute. Die waren beide nicht vorbereitet. wenn man Zeugen hat, die beide in Pension sind, und das wird Ihnen ja wahrscheinlich häufiger passieren bei Piatow, ist es da nicht angebracht, dass sich der Ausschuss auch darum kümmert, dass der Kontakt zu den früheren Behörden hergestellt wird und auch die Zeugen möglicherweise vorbereitet werden, damit sie überhaupt noch irgendwas erinnern können? Warum wird arbeitet da sozusagen das Ausschussbüro nicht darauf hin? Also wenn sie noch im Amt wären oder im Dienst wären, werden sie automatisch schon bereitet. Warum passiert das bei Konsulären nicht? Also, im Zusammenhang mit der Ladung wird diesen Zeugen, den potenziellen Zeugen empfohlen, sich vorzubereiten, indem man beispielsweise Akten studiert. Ob die das dann tun oder nicht, ist ihre Sache. Es ist bedauerlich, wenn das passiert wie heute, dass jemand sagt, ich verlasse mich auf mein Gedächtnis und gucken wir mal, und dann ist da nicht mehr viel. Ich fürchte, das wird uns hier und da auch noch passieren, aber jemanden zu zwingen, in eine Behörde zu gehen, um Akteneinsicht zu nehmen, damit er sein Gedächtnis wieder auffrischen kann, das werden wir nicht können. Wir können nur motivieren, das tun wir. Auch in persönlichen Gesprächen, also Herr Welfens als Leiter des Büros versucht immer Kontakt zu den Zeugen aufzunehmen, um sie darauf vorzubereiten, was also auf sie zukommt. Und meine Frage richtet sich, war noch genau anders gestellt. Denn heute bei den Polizisten, bei dem Beamten, bei den Polizisten, ja, der ist aus dem Dienst, die hatten gar keinen Kontakt mehr, die wissen nicht, an wen sie wenden können. Meine Frage richtet sich eher in die Richtung, ob nicht der Ausschuss auch Kontakt zu den Behörden aufnehmen müsste, sagen, da ist ein Zeuge, den wollen wir vernehmen, kann man da nicht was ermöglichen. Ich rede nicht von zwingen, sondern ich rede von ermöglichen, ob man da mehr steuern müsste. Ja. Ich wollte nur noch verweisen, dass ich glaube, dass den Beamtenpflichten noch ein Beamter, wenn es ein Beamter ist, in einem Ruhestand ist, ergibt sich auch, dass er sich allenfalls noch vorbereiten muss. Also er kann auch zu einer Behörde gehen. Also ich will mich jetzt nicht auf rechtliche Glatteis begeben, aber ich glaube schon, dass er verpflichtet ist, auch zu einer Behörde zu gehen und Akteneinsicht zu verlangen. Darauf könnte man natürlich die Zeugen in Zukunft auch nochmal hinweisen. Und die andere Anregung, die Sie gebracht haben, dass man sozusagen den Kontakt herstellt bei jemandem, der nicht Beamter ist, oder auch bei den Beamten, werden wir mitnehmen. Sehe ich auch so unfröhlich. Danke für den Hinweis. Nein, das ist eine Möglichkeit, um mehr rauszuholen, haben Sie recht. Denn sowas ist auch für uns frustrierend, wenn ein Zeuge da sitzt und sagt, in jedem zweiten Satz kann ich mich nicht daran erinnern. Danke so drauf. Herr Fröhlich, weiter bitte. Ja, an die Koalitionäre vielleicht nochmal. Der Innenminister will nächstes Jahr eine Novelle vorlegen. Wenn Sie denn die schon beschließen wollen, noch in dieser Legislatur oder abwarten, ob die Ergebnisse des Versuchs. Also das ist ja in der Tat, weil Herr Riechmann das auch angesprochen hat, so ein bisschen der Konflikt, weil es war natürlich schon das Ziel, den NSU-Ausschuss auszuwerten und diese Ergebnisse dann in die Novellierung des Verfassungsschutzgesetzes einfließen zu lassen. Wenn man das jetzt ganz eng sehen würde, dann würden wir natürlich nicht mehr in dieser Legislaturperiode dazu kommen. Aber ich denke schon, dass die Koalition daran arbeiten wird, dem Wunsch des Innenministers, den er ja auch geäußert hat, zu entsprechen und 2018 an dieser Novellierung gemeinsam zu arbeiten. Und da kann man sicherlich auch schon erste Zwischenergebnisse aus der Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses nehmen und diese gemeinsam diskutieren, und das werden wir auch tun. Was war noch dazu? Wir werden uns der Diskussion nicht verschließen, aber natürlich ist es günstiger, wenn wir noch Untersuchungsergebnisse abwarten. Also ich muss nur ein Beispiel festmachen zum V-Mann-Wesen. Wir haben ja in der öffentlichen PKK-Sitzung gehört, dass Carsten Schepanski im dreistelligen Bereich Straftaten verhindert haben soll. Durch seine Aussagen, seine Tätigkeit. Ich würde mich schon noch mal interessieren, ob das denn wirklich der Fall ist. Dann müsste man vielleicht die V-Mann-Arbeit anders bewerten, als ich sie selbst bewerte. Aber das muss man mal sehen. Herr Dr. Redmann möchte noch? Ich habe eher den Eindruck, dass der Untersuchungsausschuss hier als Vorwand benutzt wird, um davon abzulenken, dass sich die Koalition nicht einig ist, was sie eigentlich ändern will am Verfassungsschutzgesetz. Und das geht eher in Richtung des Missbrauchs des Untersuchungsausschusses als tatsächlich des Ernstnehmens und dieser Angelegenheit. Denn klar ist, wir werden Piatow bis zur Sommerpause abgeschlossen haben. Bis zur Sommerpause würde kein Untersuchungsausschuss, kein Verfassungsschutzgesetz final beschlossen sein im Landtag, selbst wenn es morgen eingebracht würde. Insofern hängt es nicht am Untersuchungsausschuss. Wir könnten sofort beginnen mit einer Diskussion um das Verfassungsschutzgesetz. Und ich würde mir sehr wünschen, dass da endlich die Koalition Handlungsfähigkeit beweist. Herr Fröhlich, Sie haben es provoziert, jetzt möchte auch Herr Wiese sich dazu noch äußern und dann glaube ich auch noch Herr Lüttmann. Was dann fürs Publikum so ergiebig ist, weiß ich nicht, aber es ist Ihr Recht, Fragen zu stellen. Ich mache es ganz einfach. Das Verfassungsschutzgesetz werde ich diese Legislatur nicht bekommen, aber ich kann Ihnen versprechen, in der nächsten wird es schneller gehen. Wenn Sie raus sind, oder? Wenn Sie aus dem Landtag raus sind. Ich denke mal, das wird nicht passieren. Herr Fröhlich, jetzt erstmal beantworten. Achso. Also, ich wollte im Prinzip nur darauf reagieren. Es ist natürlich unbenommen vom NSU-Untersuchungsausschuss die Möglichkeit gibt, über das Verfassungsschutzgesetz zu sprechen, dass es aber ja wohl sehr nahe liegt, sozusagen aus den Erkenntnissen der anderen Untersuchungsausschüsse und auch aus unserem Lehren zu ziehen. Insofern sehe ich auch keinen Widerspruch. Wir haben jetzt Fragebedarf aus der hinteren Reihe. Bitte. Genau. Mein Name ist Erich Benisch vom hiesigen Bürgerradio, Freies Radio Potsdam. Wir haben am Mittwoch eigentlich einen schönen Rückblick erleben dürfen auf die bisherige Arbeit. Ich wollte jetzt auch in Richtung von Herrn Fröhlich fragen. Ne? Könnten Sie ein bisschen lauter sprechen? Ja. Das würde es sehr erleichtern. Ja. Aus dieser bisherigen Diskussion sind mir dann Fragen gekommen, nicht nur zu dem tatsächlichen Untersuchungsausschuss, sondern eben zu dieser Reformdiskussion. Aber ich möchte es jetzt mal nicht so polemisch da fragen, wie es Herr Fröhlich gerade gemacht hat, sondern eigentlich mal anders. Also wenn Sie jetzt auf das Jahr zurückgucken, in dem Sie gearbeitet haben, was sind bei Ihnen als Hauptreformfragen für solche Arbeit hochgekommen? Also die Beteiligten müssen betrachten, Piatto kommt jetzt erst und so weiter, das ist klar. Aber was sind Ihnen an grundlegenden Fragen hochgekommen durch diesen Ausschuss, durch diese Art von Arbeit, die Sie jetzt machen und weitermachen werden, ein volles Jahr, mehr, länger wahrscheinlich noch. Also wenn Sie eine kleine Zwischenbilanz ziehen wollen, wo sind Ihre Grundpunkte? Also ich will als Vorsitzender nur eins sagen, wir haben durch die Behandlung dieser nationalen Bewegung Defizite festgestellt, die es, glaube ich, bis heute gibt in der Zusammenarbeit und in der Kommunikation zwischen Behörden. Und da kann, glaube ich, unser Ausschuss einen Beitrag dafür leisten, dass das in Zukunft besser wird. Denn das hat dazu geführt, dass bestimmte Informationen nicht entsprechend weitergereicht wurden bzw. einfach verschwunden sind. Und ich glaube, das ist etwas, was wir vorher vielleicht geahnt haben, aber jetzt doch deutlich auch mitbekommen haben. Alles andere dann bitte von den Kollegen, die ja sicherlich auch noch was dazu sagen können. Bitte, Frau Nonnenmacher. Die Punkte, um die es geht, die sind doch eigentlich schon lange in der Diskussion und sind auch bekannt. Es geht um das V-Mann-Wesen, ob das überhaupt prinzipiell grundsätzlich vertretbar ist und wenn ja, mit welchen Einschränkungen und in welchem vorgegebenen gesetzlichen Rahmen. Wer darf verpflichtet werden? Wie sind die kriminelle Vorbelastungen? Was für Bagatelldelikte sind hinnehmbar oder sind nicht hinnehmbar bei der Verpflichtung? Es geht um Entschädigungen, es geht um Darlehensgewährungen, es geht um Fragen des Quellenschutzes, wie ausgeprägt der sein darf, ob der Quellenschutz sozusagen Ermittlungstätigkeit in nennenswerter Art und Weise behindern kann. Und es geht natürlich um die Frage der parlamentarischen Kontrolle. Ja. Das ist immer wieder das Thema, können wir überhaupt mit den Mitteln, die wir hier im Moment in Brandenburg haben, dass sozusagen die Mitglieder der PKK keinerlei Ressourcen oder Mitarbeiter haben, können wir da überhaupt eine effektive Kontrolle gewährleisten? Ich denke so ganz grob, und diese Fragen sind jetzt nicht ganz neu, aber wir stoßen halt immer wieder an konkrete Punkte, wo wir illustriert bekommen, wie virulent sie weiterhin sind. Herr Dr. Redmann. Aus unserer Sicht geht es auch um eine gesetzliche Ausgestaltung des informationellen Trennungsgebots. Das ist etwas, was das Verfassungsgericht 2013 in einer Entscheidung festgestellt hat und was den Informationsaustausch zwischen verschiedenen Sicherheitsbehörden erheblich hemmt. Zwar hat das Verfassungsgericht relativ hohe Hürden dafür definiert. Und es, um sich da entlang des Grundgesetzes auch verhalten zu können, glaube ich, brauchen wir eine Regelung auch in unserem Verfassungsschutzgesetz, die genau diesen Informationsaustausch regelt. Wir haben ja an verschiedenen Stellen, Frau Nonnemacher hat darauf auch hingewiesen, erkannt, dass das eigentlich das Grundproblem auch ist, sehr häufig, wenn Mängel passieren bei den Sicherheitsbehörden, dass der Informationsaustausch nicht klappt und die eine Hand nicht weiß, was die andere tut. Und um da besser zu werden, glaube ich, müssen wir das Verfassungsschutzgesetz novellieren, unabhängig von diesem Untersuchungsausschuss. Da steht aber, und das ist gleich zum Anfang des Ausschusses durch Sachverständige auch bestätigt worden, erheblicher Novellierungsbedarf, was einfach neue Ermittlungsmethoden angeht. Also wie kann man die sich durch das Internet ergebenden Möglichkeiten auf der Fahndung also der Ermittlung auch verwenden für den Verfassungsschutz. Da ist es heute ja teilweise so, dass bestimmte Sachen, die der Verfassungsschutz nicht darf, die Polizei schon darf, einfach nur, weil der Verfassungsschutz ein älteres Gesetz hat. Und das ist ein Zustand, der ist, glaube ich, auf Dauer nicht tragbar. Wir müssen da auch unserem Verfassungsschutz helfen, besser werden zu können. Ich kann mich eigentlich weitgehend von Nonnemacher anschließen, aber eine Sache, die ich ja vorhin schon erwähnt hatte, ist eben auch die Überführung von Dingen, also gerade was die Führung von V-Leuten angeht, die bisher sozusagen in Dienstanweisungen oder in untergesetzlichen Regelungen sind, in das Gesetz. Das macht es sicherlich auch transparenter und nachvollziehbar, wie die eventuelle weiterhin, also wie die V-Mann-Führung in Zukunft aussieht. Des Weiteren, deswegen zögere ich mal bei diesem Begriff V-Mann, V-Leute und so weiter, müssen wir uns natürlich auch mit diesem Begriff beschäftigen. Und das hat schon was mit diesem Ausschuss auch zu tun. Denn es haben einige Sachverständige und auch Zeugen immer wieder gesagt, die Sachverständigen haben kritisiert, ja, von wegen Vertrauen, ja, das steckt ja irgendwo damit drin, sollte man das, kann man das? Und das Zweite eben sozusagen, ist mir jetzt gerade gefallen, aber das fällt mir gleich wieder ein. Der Reihe. War noch ein zweiter Ansatz. Es gab eine Meldung aus der dritten Reihe. Ich habe eine Frage, und zwar habe ich den Auftrag des Untersuchungsausschusses immer so verstanden, dass es nicht nur darum geht, sozusagen die Defizite der Sicherheitsarchitektur aufzuklären, sondern auch zumindest einen Beitrag zum Verständnis des Entstehens einer terroristischen rechten Szene in Brandenburg und der Entwicklung zu leisten. Jetzt haben Sie zur Sicherheitsarchitektur alle Ihre Zwischenfazite schon gegeben. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch zu dem anderen Aspekt sagen könnten, ob Sie da zu Zwischenständen gekommen sind und wo die wären. Frau Nonnemacher möchte beginnen. Naja, wir haben das ja schon behandelt im Zusammenhang mit dieser KKK, dieser Ku Klux Klan-Verfahren zu Beginn der 90er Jahre. Das war heute nochmal Thema, das war auch das letzte Mal irgendwie Thema. Da hat ja der Generalbundesanwalt im Zusammenhang mit KKK ermittelt, ob eine terroristische Vereinigung vorliegt und dann aber sozusagen recht frühzeitig aufgegeben, weil er gesagt hat, es waren ja nur zwei Beteiligte. Der dritte, der zur Definition einer terroristischen Vereinigung notwendig gewesen wäre, den gab es nicht. Wir hatten den betroffenen Bundesanwalt hier vorgeladen. Leider war das ausgesprochen enttäuschend, da der sozusagen unter komplettem Gedächtnisausfall litt. Der musste sich ja sozusagen in seiner Behörde nochmal rückversichern, ob er überhaupt mit dem Verfahren betraut war. Das war sehr, sehr schwierig. Ich denke, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, dass man in diesem Umfeld sogar noch weiter hätte gucken können, ob es da nicht doch Hinweise gegeben hätte, weitere Verdächtige aufzugreifen. Und das ist dann auch wieder das Problem, was ich immer wieder fokussiere. Wenn wir nicht durch viele Maßnahmen so zeitlich ins Hintertreffen geraten sind oder dass uns Akten, die wir eigentlich schon Monate vorher gebraucht hätten, dann irgendwie Monate später erst zukommen, dann kann man solche Dinge halt auch nicht im vorhandenen Zeitraum endgültig klären. Aber wir haben uns schon damit auseinandergesetzt und werden das auch weiterhin tun. Herr Dr. Schönebock, bitte. Ich würde eigentlich dazu nichts sagen, weil wir noch gar nicht so weit sind, aber Frau Nonnemacher hat mich dann doch provoziert dazu, weil der Bundesanwalt Bese natürlich eine entscheidende Sache gesagt. Er hat gesagt, also das KKK-Verfahren hat er zur Seite gelegt, das hätte man im Westen so gemacht, das hätte man im Osten so gemacht, da sieht er keine Begründung darin, dass es Bildung einer terroristischen Vereinigung wäre, die dahinter steckt, obwohl mehr als zwei Personen beteiligt waren, obwohl x Sachen gefunden worden sind, Sprengstoffe und Waffen und etc. etc. Aber er hat sich daran orientiert an den RAF-Verfahren. Und das ist sozusagen so ein Punkt, der in den 19 Jahren natürlich eine Rolle gespielt hat. Also Rechtsterrorismus will ich jetzt nicht sagen, aber rechtsradikale Gewalttaten, gerade auch in Ostdeutschland, aber auch in der Gesamtbundesrepublik, sind eigentlich so auch justiziell bis Mitte der 90er Jahre, bis Ende der 90er Jahre klein geregelt worden, während der Linksterrorismus sozusagen im Bild eines Bundesanwalts natürlich viel präsenter war. Also das war ja so gewesen, dass wir hatten ja Anfang der 90er Jahre die Veränderung des, wir hätten ja normalerweise nach der Wende das Grundgesetz verändern müssen, eine gemeinsame Verfassung geben müssen. Also die einzige gravierende Änderung des Grundgesetzes war der Beschneidung des Asylrechts. Und das war sozusagen aufgrund des rechten Drucks von der Straße geschehen. Da hat die Politik dem sozusagen Rechnung getragen. Und wir haben Entscheidungen Anfang der 90er Jahre zu Mölln, zu Solingen, aber auch zu Rostock, wo eben die Gerichte eben Brandanschläge auf Asylbewerberheime nicht als versuchten Mord klassifiziert haben, sondern als Brandstiftung oder versuchte Brandstiftung. Und das ist erst sozusagen in der zweiten Hälfte der 90er Jahre hat sich das ein bisschen verändert. Also insofern war die Akzeptanz in der Bevölkerung für rechtes Gedankengut, das haben wir auch in verschiedenen Sachverständigengutachten gehört, viel größer gewesen, viel stärker gewesen und hat dazu beigetragen, dass sich rechtsradikale Strukturen entwickeln konnten. Und da muss man natürlich sagen, die Soziale, weil Sie von der Jungle World kommen und ich komme von der Linkspartei, natürlich hat es auch soziale Ursachen. Und die Situation im Osten war natürlich so gewesen, dass die großen, können wir uns ja kaum noch erinnern dran, dass die Abwicklung ganzer Betriebe dazu geführt hat, die Abwicklung, die Zerschlagung von Jugendhäusern, von Jugendclubs, die Entwertung von Lebensläufen hat natürlich dazu geführt, dass auch rechtes Gedankengut schneller sozusagen Fuß fassen konnte. Also da kamen die organisierten Rechtsradikalen aus dem Westen und haben sozusagen die desorientierte, desolate Jugend im Osten beeinflusst. Und daraus, wenn man sich mit dem NSU-Trio beschäftigt, ist auch das NSU-Trio daraus sozusagen daraus erwachsen, es wurzelt darin. Das sollte man dabei nicht außer Acht lassen und das haben wir auch im Ausschuss natürlich diskutiert mit den Sachverständigen. So, jetzt gibt es Herrn Dr. Redmann und anschließend Herrn Lüttmann. Ui, Kollegen Schönenburg, sonst sehr schätze, aber also dass jetzt hier die desorientierte Ostjugend von den Leuten aus dem Westen des Rechtsextremismus da zum Rechtsextremismus bekehrt wurde, ist glaube ich in mehr. Es gab Rechtsextremismus auch in der DDR, in der späten DDR schon in einem erheblichen Umfang. Und es wurde in der DDR klein geredet und hat man unter den Tisch fallen lassen. Es gab danach einen ersten sich aufbauenden Staat, der sich vielleicht auch noch, der sich sicher nicht genug auch um extremistische Tendenzen gekümmert hat. Das sollte man an der Stelle, glaube ich, nicht vergessen. Herr Lüttmann, und dann sollten wir vielleicht zur nächsten Frage kommen. Nein, ich möchte nur daran anschließen, also dass man, so mein Eindruck jedenfalls, aber da steht eben auch noch ein Fragezeichen dahinter, teilweise bei den Ermittlungen des Generalbundesanwaltes war, und die Frage haben wir ja auch wiederholt gestellt, wie nah war man eigentlich wirklich an den Gegebenheiten vor Ort und wie sehr wurden vielleicht teilweise die Fälle auch aus der Ferne beurteilt und auch eben vorschnell eingestellt, was dann eben vielleicht auch dazu geführt hat oder an die örtlichen Staatsanwaltschaften zurückgegeben, dass gewisse Zusammenhänge nicht erkannt wurden und dass terroristische Vereinigungen vielleicht nicht erkannt wurden. Das sehe ich im Moment auch noch als eine ganz, ganz spannende und zentrale Frage. Genauso wie eine zweite auch Frage, deswegen sind wir da eben ja auch noch nicht am Abschluss, ob jetzt die auch heute wieder erlebte, ja, ich sag mal, Amnesie von geladenen Zeugen, sei es eben jemand, der eine Justizvollzugsanstalt geleitet hat oder jemand, der Generalbundesanwalt war, ist das eine, die irgendwo darauf schließen lässt, dass man vielleicht doch sich erinnert und denkt, naja, aus heutiger Perspektive hätte ich es vielleicht anders beurteilt, oder ist es tatsächlich, muss man dann auch akzeptieren, dem im Teil ja schon hohen Lebensalter geschuldet? Das ist eine Frage, aber eine spannende Frage, finde ich, der wir auch weiterhin in diesem Ausschuss nachgehen müssen. Wir werden sie natürlich schwer beantworten können. Aber die Beobachtung dessen, dass sich sozusagen die Zeugen mehren, die sich so an gar nichts erinnern können, könnte einen schon nachdenklich machen. Also vor mir hat ein junger Mann gesprochen. Das hat man daran gemerkt, dass er das Thema Amnesie und höheres Lebensalter so einfach in einen Satz verpackt hat. Da muss ich natürlich mal ein bisschen auch was sagen dazu. Ich glaube schon, dass es mitunter schwierig ist zu erkennen, ob jemand wirklich alles vergessen hat oder vielleicht auch nicht. Aber wenn Zeugen, eben wie wir es auch schon hatten, über 80 Jahre sind und es geht um Tatbestände, die 25 Jahre zurückliegen, also zum Beispiel solche Fragen, da gab es doch mal laut Aktenlage eine Runde in der Behörde, wir hatten da teilgenommen. Ich gestehe, also wenn mir jemand solche Fragen stellt, was ich vor 25 Jahren in solchen Runden noch in Erinnerung habe, hätte ich auch meine Probleme. Aber es ist eben so, wenn die Tat Zeiträume so weit zurückliegen, damit müssen wir leben und sind dann manchmal enttäuscht und manchmal auch nicht. Also wenn der Verfassungsschutz bei dir ein- und ausgegangen ist in der Woche in der Schule, dann sitzt du hier auf dem Nerven. Ja. Ich habe ja auch einführend gesagt, man kann das manchmal nachvollziehen und manchmal nicht. Und ich glaube schon, dass ich mich an manche Dinge vor 25 Jahren sehr gut erinnern kann. An manche aber vielleicht auch nicht. So, also die heutigen Zeugen hatten ein Alter Anfang 60, da würde ich jetzt noch nicht so von sein, dass mit dem da Demenz ausgegangen ist. Also können wir doch noch mitreden. Vielen Dank, Frau Kollegin. So, Herr Fröhlich, und dann, ich hoffe, ich bleibe jetzt in der Reihe, und dann Sie. Wie wollen Sie jetzt dann künftig haben, und Sie haben mit Zeugen vernehmen, werden Sie weiter damit rechnen müssen, dass Sie Teil der Zeugen nicht öffentlich vernehmen, obwohl der Ausschuss ja auch die Aufgabe der Aufklärung hat, gegenüber der Öffentlichkeit. Und man sollte Ihnen sagen, gegenüber der Republika, der Öffentlichkeit, der Bürger, die in diesem Fall, im LSU-Komplex, ja das Vertrauen in staatliche Sachen verloren haben könnten. Wie sollen Sie das künftig handhaben? Sie gucken mich dabei nicht an. Also ich will an der Stelle sagen, wir haben einiges zu beachten bei unserer Arbeit. Dazu gehört auch die Persönlichkeitsrechte von Leuten, die wir vernehmen, zu achten und zu wahren. Und damit meine ich durchaus Vertreter beider Richtungen. Also sowohl Leute aus der Szene, die eventuell auch sich eine Gefahr zuziehen für Leib und Leben, wenn man sie eben öffentlich macht, aber auch für Behördenvertreter, die zum Teil noch im Dienst sind und im geschützten Raum agieren. Deshalb sage ich, werden wir auch weiter in nicht öffentlichen Sitzungen Zeugen vernehmen. Möglichst wenig. Also wir streben maximale Transparenz an, aber keine hundertprozentige, und das halte ich auch für gerechtfertigt. Also ich hatte, glaube ich, in meinem Eingangsstatement schon darauf hingewiesen, dass ich das für zu restriktiv halte, dass andere Untersuchungsausschüsse in anderen Ländern da durchaus anders verfahren und dass natürlich Persönlichkeitsrechte gewahrt und auch Identitäten geschützt werden müssen, dass man das aber durch geeignete Vernehmungstechniken durchaus kompensieren kann. Und ich finde, wir sollten immer versuchen, die Vernehmung öffentlich fortzuführen. Und wenn man dann wirklich an Grenzen stößt, kann man immer noch sagen, gut, hier geht es dann wirklich nicht mehr. Aber sozusagen a priori Leute als geheim zu vernehmen und einzustufen, finde ich ganz, ganz schwierig. Zum Beispiel der enttarnte V-Mann Christian K. Hat 2003 mit der Presse irgendwie umfänglich zusammengearbeitet. Das hat ja diesen ganzen Komplex des Geheimnisverrates dann überhaupt erst ins Rollen gebracht. Der wird jetzt von uns im Untersuchungsausschuss in geheimer Sitzung irgendwie vernommen. Das heißt, die Protokolle sind auch geheim. Die können auch dann in keinem öffentlichen Bericht mehr auftauchen. Und dann kommen wir in so eine absurde Situation, dass wir in öffentlicher Sitzung aus Vernehmungsprotokollen der Staatsanwalt Potsch und der Bundesanwaltschaft zitieren dürfen, aber aus unseren eigenen Vernehmungsprotokollen nicht. Und das kann es doch irgendwie nicht gewesen sein. Bevor die Kollegen jetzt zu Worte kommen, noch mal ein Wort von mir. Ich wollte also nicht so verstanden wissen, dass ich entscheide, ob das passiert oder nicht passiert. Wir sind ein demokratisches Gremium. Es gibt vor jeder Vernehmung die Frage an den Ausschuss, wollen wir es in öffentlicher oder nicht öffentlicher Sitzung machen? Und dann gibt es eine Mehrheitsentscheidung. An die muss ich mich als Vorsitzender halten. Ich bin an der Entscheidung nicht beteiligt, ich bin kein stimmberechtigtes Mitglied, aber vielleicht ist eben der Eindruck entstanden, wer will das nicht und sie will es. Also auseinander dividieren lassen wir uns nicht. Wir fällen die Entscheidung immer gemeinsam. So, ich glaube, Herr Lüttmann und Herr Dr. Schönburg. Ja, ich möchte dem Eindruck auch entgegentreten, dass es hier irgendwelche großen Dissens zwischen den verschiedenen Fraktionen gegeben hat. Also wir sind alle daran interessiert und man kann natürlich, also man sollte immer möglichst alle, die man öffentlich vernehmen kann, öffentlich vernehmen. Der Grund, warum wir das, also habe ich es jedenfalls wahrgenommen, auch in unseren Obleuteberatungen und vorbereitenden Sitzungen auch häufig nicht gemacht hat, war ein anderer. Der war nämlich der, dass wir uns die Frage gestellt haben, ob vielleicht in nicht öffentlicher Sitzung mehr gesagt wird als in öffentlicher Sitzung. Also dass sozusagen die Zeugen aussagebereiter sind in einem geschützten Raum, wenn man mal so will, als in der Öffentlichkeit. Das stand hinter der eigentlich Überlegung bei einigen der Zeugen, die wir vernommen haben, ob das gelungen ist oder nicht. Das muss man, glaube ich, bei den Einzelnen bewerten. Ich habe schon das Gefühl, dass bei dem einen oder anderen es so sein könnte. Man hat natürlich jetzt keinen Vergleich direkt, insofern ist es nur eine Vermutung. Aber das war ein ausschlaggebender Grund, warum wir im großen Konsens miteinander, vielleicht gab es auch mal eine abweichende Stimme, aber eigentlich das bisher so gemacht haben. Und dann gab es natürlich die Gründe, die Holger Ruprecht angeführt hat. Für mich ist aber die Frage, finde ich, schon sehr wichtig, denn, unser Nonnemacher hat es angesprochen, wir brauchen natürlich die Ergebnisse, die wir in nicht öffentlicher Sitzung haben, auch für den Bericht und für die gesamte Darstellung, die wir am Ende haben. Insofern glaube ich auch, dass es eine Aufgabe für uns ist, jetzt daran, uns einen Gedanken darüber zu machen und einen Weg zu finden, wie wir auch die teilweise ja interessanten Erkenntnisse aus nicht öffentlicher oder geheimer Sitzung in so weit veröffentlichen können, ohne dabei Geheimschutz zu verletzen. Also ich denke, das sollte doch auch an der einen oder anderen Stelle möglich sein. Und da müssen wir einen Weg finden. Und ansonsten, wenn sozusagen es nicht mehr Konsens ist, dass man auch wegen der Erwartung mehr zu hören in den Keller geht, dann können wir auch immer anders entscheiden. Das haben wir bisher auch immer eigentlich, glaube ich, in relativer Einigkeit getan. Herr Dr. Schöne. Also wäre eine Legende natürlich, wenn davon ausgehen, die Mehrheit der Funktionäre sich dann sozusagen durchgesetzt hat. Das war eben nicht der Fall, das hat der Lippmann jetzt auch geschildert. Ich war ein Verfechter gewesen im Zweifelsfall für die Vernehmung im Geheimschutzraum, weil ich wirklich dachte, dass aus vernehmungstechnischen, taktischen Gründen, dass jemand, der so verunsichert ist, vielleicht im Geheimschutzraum doch sich mehr öffnet in einer vertrauteren Atmosphäre als in der öffentlichen Anhörung. Die öffentliche Anhörung soll ja auch nicht ein Tribunal sein für den Zeugen. Also, wenn er aus dem rechtlichen Milieu kommt oder mal kam oder noch rechts ist oder nicht mehr rechts ist, aber mal war. Aber jetzt müssen wir haben Erfahrungen gesammelt damit. Wir haben Erfahrungen gesammelt, wobei die Erfahrung natürlich, ohne jetzt das Geheimnisverrat zu begehen, immer meiner Ansicht nach meiner Linie entsprochen haben, beim Zeugen Christian Körner und bei Sven Schneider eben nicht. Sven Schneider wäre auch in die Debakel geworden in der öffentlichen Sitzung. Da muss man jetzt sozusagen die Erfahrung muss man jetzt mitnehmen und muss sie jetzt irgendwie für die zukünftige Verfahrensweise und mit dem öffentlichen Interesse, weil Sie jetzt nochmal artikuliert haben, genau, muss man das natürlich nochmal überdenken. Und das werden wir in jedem Fall verantwortungsvoll tun. Und, aber im Übrigen muss ich auch nochmal Frau Nonnemacher ein bisschen widersprechen oder etwas relativieren. Nicht alles, was in der geheimen Sitzung besprochen und protokolliert worden ist, kann nicht in den öffentlichen Bericht hineinkommen. Das ist eine rechtliche Frage, das sind Dinge natürlich, die durchaus nicht dem Geheimschutzinteresse unterliegen und dem mit Geheimnisverrat strafbewehrt sind, die können auch sozusagen dann im öffentlichen Bericht sozusagen niedergelegt werden. Also da das erfordert natürlich noch ein bisschen Gedankenarbeit und Rechtskunde. Herr Dr. Hechner. Also wir haben natürlich eine Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit, wir haben aber auch eine Verantwortung gegenüber auch den Zeugen. Und es gab ein paar Momente auch bei der Vernehmung unten im Geheimschutzraum, wo die für uns, glaube ich, auch für uns Ausschussmitglieder auch sehr deutlich geworden ist. Also wo uns klar wurde, dass wir hier gerade mit jemandem sprechen, der bis heute zum Beispiel gefährdet ist und bei dem durchaus das Risiko besteht, dass wenn andere von seinen Aussagen Kenntnis erlangen, dass sie dann möglicherweise der seines Lebens nicht mehr sicher ist oder die. Ja, das ist eine Sache, die müssen wir natürlich auch als Ausschussmitglieder beachten. Und wenn wir jetzt dann eine öffentliche Sitzung durchführen und am Ende ergeben sich daraus Risiken möglicherweise sogar für Leib und Leben dieser Person, die wir da gehört haben, dann ist es etwas, was wir auf jeden Fall mit zu berücksichtigen haben. Ich sage auch, dass wir auch berücksichtigen, dass es natürlich auch beim Verfassungsschutz Mitarbeiter gibt, die auch heute noch nicht öffentlich tätig sind, ja, sondern die heute auch im Einsatz sind und extremistische Tendenzen in verschiedensten Bereichen bekämpfen. Und wenn die jetzt hier dann in die Öffentlichkeit mit klarem Namen und klarem Gesicht irgendwie gebracht werden, dann können die einfach ihre Arbeit auch nicht mehr machen. Und das ist etwas, was wir natürlich auch zu berücksichtigen haben. Und da haben wir von der CDU-Fraktion auf jeden Fall Verständnis für. Aber es gibt auch noch einen dritten Teil, und das ist der Teil, wo man nicht öffentlich tagt, weil wo wir selbst sagen, wie widersinnig ist es. Aus dieser Akte könnte man doch zitieren, aber es geht nicht, wenn wir daraus zitieren würden, wenn wir die als Vorhalt verwenden würden in öffentlicher Sitzung, würden wir uns strafbar machen und so weiter. Diese Geschichten, glaube ich, da können wir besser werden, da werden wir auch besser. Da hat auch das Ausschussbüro in Zukunft, denke ich, eine ganz herausgehobene Aufgabe und muss da auch dann engagierter werden. Ich wünsche auch, dass wir zukünftig mehr darüber nachdenken, auch so auf so Mittelwege auszuweichen, zum Beispiel eine Tonübertragung zuzulassen, ohne Angaben zur Person zu machen und dann man dann eben die Öffentlichkeit, ohne die Person selbst identifizieren zu können, doch Kenntnis erlangt von dem Inhalt dessen, das da gesagt wird. Gibt es weitere Fragen? Bitte schön. Herr Thorben Reichert, wir machen so einen kleinen Podcast dazu. Also wir sind sozusagen Öffentlichkeit. Wäre es nicht, um da jetzt nochmal anzuknüpfen, eine Möglichkeit, dass Sie als Ausschuss sagen, wir haben bestimmte Erkenntnisse, es gibt häufig Pressekonferenzen im Anschluss oder Fragen, und dann wurde aber einheitlich beschlossen, dass gar nichts berichtet ist. Dass Sie sich sagen, wir haben jetzt hier diese Vernehmung, die war wertvoll aus Punkten XY, ich will aber nicht die Person irgendwie gefährden, weil diese Aussage, da hat sie Angst vor dem oder das ist irgendwie operativ wichtig oder sonst irgendwas, dass Sie nur irgendetwas aus diesen Sitzungen im Prinzip während des Prozesses des Begleitens, weil wir müssen ja auch von außen erahnen, warum laden Sie jetzt den, was ist das? Das ist halt für die Öffentlichkeit oder die Teilnahme der Öffentlichkeit so komplett ohne echt ein bisschen traurig. Und die zweite Frage, oder meine eigentliche Frage geht eigentlich dahin, da hätte ich gerne auch von jedem mal eine Aussage. Es gab so ein paar Ideen zur Modernisierung des Verfassungsschutzgesetzes. Und insbesondere jetzt gerade, da gucke ich nach rechts aufs Podium, kamen meistens eher so die Aussagen, die bei mir alle Alarmglocken schrillen lassen, wenn ich mir andere parlamentarische Untersuchungsausschüsse und die Folgen angucke. Wir haben einen Skandal und am Schluss fliegt weiter Geld drauf, fliegen weiter Ermächtigungen, insbesondere auf Netz. Also meine Fragen konkret, haben Sie den Eindruck, dass Sie wirklich als Parlamentarier den Überblick haben, was da geschieht und dass Ihnen Rede und Antwort gestanden wird, dass nicht mit Ihnen gespielt wird und Sie diese Institution im Griff haben? Oder wo sehen Sie da den konkret, weil da habe ich bisher lediglich von Frau Nonnenmacher was gehört, wo sehen Sie da konkret Handlungsbedarf? Also wenn Sie jetzt gucken, wir möchten das Verfassungsschutzgesetz modernisieren, möchten Sie dann lediglich, dass die kompletten TKÜ-Metadaten aus Vorratsdatenspeicherung oder was da halt sonst noch alles in Überraschungen über uns reinkommt, dass das im Prinzip in diese Behörde geht und wie wollen Sie das dann kontrollieren, wie da der Zugriff auf diese ganzen Sachen stattfindet und sehen Sie sich da nicht irgendwie oder sehen Sie auch die Gefahr, dass es möglich wäre, dass wir als Parlamentarier da dann irgendwann in einer Situation sind, wo Sie halt das einfach nicht mehr kontrollieren können, weil ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal mit so Metadatengeschichten auseinandergesetzt haben und geguckt haben, was da so alles sichtbar ist und was man so alles sieht, ist halt auch alles ein bisschen schwierig, das zu dokumentieren. Also ich sehe gerade momentan eher so die Bestrebungen, wie kann der Informationsfluss zwischen Polizeibehörden und Verfassungsschutz und Innenministerium verbessert werden, aber nicht eben das, wie kann unsere, also was würden Sie sagen, muss verbessert werden bei der parlamentarischen Kontrolle oder fühlen Sie sich zufrieden? Weil aus außen stehen, da wirkt das jetzt momentan eher ein bisschen komisch. Also ich will persönlich jetzt nur auf Ihre erste Frage eingehen. Ja. Das andere obliegt ja, glaube ich, den Obleuten der einzelnen Fraktionen darauf zu antworten. Das, was Sie da vorgeschlagen haben, haben wir schon des Öfteren diskutiert. Das heißt, aus einer geheimen oder nicht öffentlichen Sitzung herauszukommen mit einem Ergebnis, das man präsentieren kann. Natürlich immer ein eingeschränktes Ergebnis, wenn bestimmte Dinge eben einfach nicht öffentlich gemacht werden können. Ich glaube, da können wir besser und mutiger werden. Also da stimme ich Ihnen zu, dass Sie da manchmal enttäuscht sind. Es bedarf dann nur einer Absprache zwischen uns und dann muss entschieden werden, ob ich das als Vorsitzender dann vortrage. Diese Ideen haben wir schon öfter mal diskutiert und vielleicht sollten wir da wirklich zukünftig aktiver sein. Zu den anderen Fragen bitte die Fraktionen. Herr Lüttmann beginnt. Also für mich, erstmal kann ich das absolut nachvollziehen, was Sie gesagt haben, weil ich auch glaube, dass natürlich gerade mit der fortschreitenden Digitalisierung es auch immer komplizierter wird für die Behörde selber, aber auch die Kontrolle dessen. Also das ist eigentlich völlig logisch und deswegen ist eigentlich für mich auch für beides der Schluss, ist eine personelle Verstärkung brauchen. Also wir brauchen eine personelle Verstärkung in den Kontrollmechanismen, also sprich auch hier im Parlament, dass die PKK besser arbeiten kann. Aber wir brauchen natürlich auch, und da sind wir ja nun in einer Welt, wo es nicht nur den Rechtsextremismus gibt, sondern eben im Moment auch die Gefahren des islamistischen Terrors oder eben solcher Dinge, wie wir sie gerade erleben, mit dem DHL-Erpresser etc., die auch eben sehr stark internetbasiert sind, dass auch dort, auch im Verfassungsschutz oder bei der Polizei, personelle Verstärkung gebraucht wird. Aber, DHL ist aber Kriminalität. Und das wäre mein dritter Punkt. Ich glaube, man muss auch eben genau hinschauen, was dort erforderlich ist. Und das ist für mich das Stichwort Modernisierung. Und es hat auch wieder was mit dem zu tun, was wir aus dem NSU lernen. Also ich hatte es vorhin schon angedeutet, mit welcher Ausbildung wird dort gearbeitet? Also geht es nur darum, sozusagen Polizisten oder ehemalige Polizisten im Verfassungsschutz arbeiten zu lassen? Oder stellt man sich darauf ein, dass man dort zum Beispiel eben auch im Bereich IT und so weiter, das ist ja nun sehr direkt der Punkt, den Sie angesprochen haben, auch Spezialisten zu haben und zu binden, bei aller Schwierigkeit, die es da gibt. Das ist dann auch wieder eine Frage der Bezahlung und so weiter, das ist auch klar. Aber insofern sehe ich diesen Dreiklang, also personell zu verstärken, zu modernisieren und auch die Kontrolle zu verstärken, also auch die Parlamentarier an der Stelle in die Lage zu versetzen, zu kontrollieren. Bevor ich jetzt das Wort an Herrn Dr. Schöneburg gebe, bitte, liebe Kollegen, auf die Uhr gucken. Wir haben um 14.30 Uhr setzen wir fort und wir wollten eine kleine Pause machen, damit jemand auch noch was essen kann. Deshalb nur die Bitte, sich kurz zu fassen und hier Verständnis dafür, dass wir das leider nicht ausdehnen können bis heute Abend. Gut, ich will auch nur ein paar kurze Anmerkungen dazu machen. Aber der erste Kritikpunkt richtet sich an die Bundesebene. Also was ist denn passiert nach dem ersten NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages und auch nach dem zweiten NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages? Es hat zu Zentralisierung im Sicherheitsapparat geführt und zu genau den Dingen, die auch beschrieben worden sind, besserer Informationsfluss zwischen den Sicherheitsbehörden ist nicht auf Augenmerk gelegt worden, jedenfalls nicht primär gelegt worden, auch strukturelle sozusagen Defizite, die dazu geführt haben, dass die Sicherheitsorgane versagt haben. Die Frage des V-Mann-Wesens ist sozusagen nicht radikal thematisiert worden und die parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes oder der Sicherheitsbehörden ist auch nicht radikal thematisiert worden. Also für uns als Linke kommt das natürlich nur in Frage hier im Landtag, primär dafür zu sorgen, dass die parlamentarischen Kontrollmechanismen greifbarer sind. Ich will es nicht im Detail sagen, was es alles da gibt. Also, Thüringen ist da durchaus vorangeschritten. Aber dass sozusagen der PKK-Vorsitzende, ich weiß nicht, welcher Landtagsabgeordneter das war, nachdem sozusagen der Verfassungsschutz berichtet hatte in der PKK über den Geheimnisverrat und über die ganzen Implikationen. Danach, wo die Presse getreten ist, gesagt hat, es gab keinen V-Mann-Skandal, es gab keinen Geheimnisverratsskandal, ist natürlich in sich schon wieder ein Skandal. Christoph Schulz war das. Und also insofern wird es mit uns sozusagen nur in die Richtung was geben. Ich kann natürlich über bestimmte Dinge, die jetzt Herr Wolf vorgetragen hat in seinen Gutachten, durchaus diskutieren. Aber primär muss es darum gehen, die demokratischen Kontrollrechte zu stärken. Sicherheitsapparate unterliegen immer der Tendenz, sich zu verselbstständigen. Insofern muss man sie an die Leine nehmen, um solche Auswüchse, die wir sie jetzt auch untersuchen, nicht zuzulassen. Frau Nonnemacher, dann Herr Wiese, dann Herr Dr. Reh. Also ganz kurz, weil wir kommen hier wirklich in große Spezialdebatten. Ich wollte nochmal sagen, ich höre aus Ihren Fragen auch die Sorge vor allgemeiner Überwachung. Und da müssen wir genau trennen zwischen Verfassungsschutz und Aufgaben nach den Polizeigesetzen. Wir haben hier jetzt gerade einen Staatsvertrag gehabt wegen eines Telekommunikationsüberwachungszentrums, was steht jetzt in Dresden und in Leipzig, ist aber gemeinsam von 5 ostdeutschen Ländern wird das betrieben werden. Da stellen sich auch die Fragen nach Leitplanken, nach Datenschutz, nach parlamentarischer Kontrolle, wenn das dort auch zentralisiert ist. Das ist aber Gefahrenabwehr nach Polizeigesetzgebung und dann haben wir Verfassungsschutz, das sind wieder andere Debatten und natürlich die Kontrolle, ich habe mich dafür ausgesprochen, wir müssen die Kontrolle professionalisieren. Ich bin der Meinung, Parlamentarier brauchen Ressourcen, auch den Zugriff auf personelle Ressourcen, auf Sicherheitsfachleute, die in ihrem Auftrag ermitteln dürfen und ich bin auch der Meinung, wie im Land Berlin, die Parlamentarische Kontrollkommission könnte erstmal primär öffentlich tagen, wenn es um Lagebilder geht. Was machen die Reichsbürger in Brandenburg? Brauchen wir keine Sitzung? Und dann kann man da eine geheime Sitzung anschließen, also Kontrolle verstärken auf jeden Fall. Herr Wiese, dann Herr Sessor. Sie haben gefragt, ob wir zufrieden sind, oder ich schließe das jetzt mal für mich, ob ich zufrieden bin, ich muss sagen nein, aber nicht wegen den Kollegen, sondern weil es im Hintergrund Aufpasser gibt, die da ständig irgendwo, irgendwann, aus für mich unerfindlichen Gründen, wenn man gerade im Fluss ist, den Arm heben und sagen, oh, darüber darf man nicht sprechen. Das kann nicht der Sinn und Zweck des Ganzen sein. Weil die heben ja sogar den, also ich mache mir den Eindruck, da wird geschwärzt, weil die Druckerschwärze momentan auf den Markt gebracht wurde. Da wird alles durchgestrichen, sogar die Werbung. Und was soll das Ganze? Und wenn dann wirklich einer mal auf eine Frage konkret antworten möchte, kommt sofort die Hand, das ist gesperrt, das darf er nicht sagen und so weiter. Ob wir jetzt im Keller oder ob wir dort sitzen, spielt überhaupt keine Rolle. Derjenige, der Angst hat, sagt es auch, man merkt es auch. Aber im Großen und Ganzen sollte eine Aufklärung stattfinden für die Öffentlichkeit und nicht für uns im Keller unten, wo wir wieder Akten haben, wo wir die Akten wieder zudecken müssen, sondern das, was man sagen kann, sollte man sagen, und den Rest kann man dann immer noch einschalten. Aber heute ist Schwärzen das Erste und die Aufklärung das Letzte. Herr Doktor, nur um zur Frage zurückzukommen und ergänzend, dass natürlich die parlamentarische Kontrolle verbessert werden muss, da sind wir uns auch drüber einig und freuen uns auch auf die Diskussion beim Verfassungsschutzgesetz, aber uns geht ergänzend auch um die Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Verfassungsschutzes. Wir sagen, wir brauchen den Verfassungsschutz auch, um Sicherheit zu gewährleisten angesichts der Bedrohungen, mit denen wir nun mal konfrontiert sind von verschiedener Seite. Und da glaube ich, kann der Verfassungsschutz mehr Sicherheit gewährleisten, wenn wir ihm auch zusätzliche Kompetenzen geben und diese dann auch effektiv kontrollieren. Das ist eine Diskussion, die müssen wir dringend führen. Ich möchte nicht aus Angst, also davor, dass man sagt, ja, wer weiß, kann denn irgendwie das Parlament das kontrollieren, schon mal von vornherein nicht darüber nachdenken, wie man den Verfassungsschutz leistungsfähiger machen kann. Ja, das ist eine Diskussion, die müssen wir gemeinsam hinkriegen. Ist sicherlich immer ein Zielkonflikt, gar keine Frage, aber da gibt es, glaube ich, Kompromisslösungen, die sowohl die Sicherheit als auch die parlamentarische Kontrolle verbessern kann. So, hier wird energisch noch einmal eine letzte Frage noch. Ich bitte um Verständnis, danach werden wir hier abschließen. Bitte kurz. Kurz und direkt an Herrn Wiese von der AfD. Hat sich durch die Arbeit in diesem Ausschuss Ihr Blick auf den Rechtsterrorismus verändert? Mein persönlicher, ja. Denn ich war nie konfrontiert damit. Ich kannte das auch nicht. Und ich habe es jetzt erst gesehen, was da alles im Hintergrund läuft. Und ich möchte noch eins sagen. Ich frage mich immer mehr, wem hat denn das eigentlich genutzt oder wem nutzt es? Und ich weiß nicht, ob Sie verstehen, was ich jetzt damit sagen möchte. So, meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich im Namen der Leute, die hier kommen, für das Interesse. Und bitte um Entschuldigung, aber...